Gut, dann würde ich vorschlagen, wir starten so langsam mit dem Workshop. Wahrscheinlich trudeln jetzt noch ein paar Leute von draußen ein, während ich die Anmoderation mache. Genau, der nächste Workshop trägt den Titel Von der Weltrevolution zur Völkerfreundschaft, Internationalismus im frühen Sowjetstaat, und fällt damit quasi ja ein bisschen aus der Reihe, weil er sich nicht explizit mit der DDR beschäftigen wird. Und wir haben aber eben bei der Zusammenstellung des Programms gedacht, dass das in Bezug auf den Internationalismus total Sinn macht, da in die Sowjetunion zurückzugucken und gerade eben auch in deren Anfangsphase, wo sich ja sozusagen so eine Kippbewegung vollzogen hat, um die es heute gehen wird, von eben dem Anspruch einer Weltrevolution und auch der Ausrichtung der Praxis daran, eben das Üben von internationaler Solidarität, hin dann auch zu so einem Chauvinismus in Russland, auch so einem Konzept der Völkerfreundschaft mit eben einem russischen Hegemonie sozusagen. Und das wiederum waren ja dann auch Ausgangsbedingungen, also die einfach schon gesetzt waren, als die DDR dann entstanden ist. Und vielleicht können wir auch so ein bisschen diskutieren dann noch im Laufe des Workshops, wie sich das dann eigentlich niedergeschlagen hat. Genau, ich freue mich sehr, dass Gleb Eibert da ist, um zu diesem Thema zu sprechen und den Workshop mit uns zu machen. Er ist Assistenzprofessor für neueste allgemeine und osteuropäische Geschichte an der Universität Luzern und hat 2014, hattest du gesagt, eine Promotion zu eben dem Thema des heutigen Workshops abgeschlossen. Die ist 2017 mit dem Titel Das Charisma der Weltrevolution, revolutionärer Internationalismus in der frühen Sowjetgesellschaft erschienen. Leider ist das Buch nicht auf unserem Büchertisch verfügbar, es ist aber als Open Access Version zugänglich. Genau, und aktuell arbeitest du eigentlich zu einem ganz anderen Thema, nämlich, ich hoffe, ich kann das jetzt einigermaßen richtig wiedergeben, zu Mikrocomputern und welche Rolle die jeweils in Ost und West in der Transformationsphase der 80er und 90er gespielt haben. Genau, aber das Thema des Internationalismus begleitet dich auch weiterhin. Und ich bin gespannt auf den Workshop. Ja, vielen Dank, Magdalena, für die freundliche Vorstellung und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich finde es schön, über mein altes Thema mal in einem ganz anderen, wirklich in einem politischen Kontext zu sprechen, eigentlich auch, wo so ein Thema eigentlich auch hingehört. Wie Magdalena schon sagte, ne, ich bin kein, das muss ich wirklich vorausschicken, kein DDR-Historiker. Es wird auch weniger um die DDR gehen in diesem Workshop. Aber das Konzept der Völkerfreundschaft hat natürlich schon sehr viel mit der DDR zu tun, beziehungsweise mit dem Ostblock. Ja, also in dem Namen der Völkerfreundschaft wurden sowohl recht progressive Anliegen durchgeführt. Ne? Man denke irgendwie nur an, ich weiß nicht, so ein partikuläres Beispiel wie afrikanische Studierende in Moskau. Aber auch die größten Schweinereien wurden unter dem Denkmantel der Völkerfreundschaft durchgeführt. Man denke etwa an den Einmarsch in Afghanistan oder an die Niederschlagung des Prager Frühlings. All das wurde auch tatsächlich unter dem Deckmantel der Völkerfreundschaft entsprechend argumentiert. In dieser Völkerfreundschaft war immer auch ein Ungleichverhältnis angelegt. Eben die Russen als sozusagen großer Bruder innerhalb der UdSSR und dann wiederum die UdSSR als großer Bruder innerhalb des Ostblocks. Ja, und ich würde einfach gern mit euch in diesen nächsten zwei Stunden ein bisschen draufschauen, wie kam es eigentlich dazu. Ja, vor allem, wenn man sich vergegenwärtigt, sagen, das andere Schlagwort im Workshop-Titel, die Weltrevolution. Also wir wissen alle irgendwie zumindest auf eine vage Art und Weise, dass die Weltrevolution eine der zentralen Prämissen für die Bolschewiki in der Oktoberrevolution war. Doch was hat man sich eigentlich genau vorgestellt unter dieser Weltrevolution? Und wie wandelte es sich, vor allem hin zur Stalinzeit? Wie wurde eigentlich aus der Idee der proletarischen Weltrevolution wie entwickelte sich daraus die Idee der Völkerfreundschaft, also aus einer klassenbasierten, eine ethnisch bzw. national basierte Idee? Und welche Konsequenzen hat eigentlich diese Transformation, die bereits in den 20er Jahren sich abgespielt hat, bis heute? Was ich mit euch gerne heute tun würde, wäre eben, also ich werde ein bisschen erzählen, wir werden uns ein paar Quellen anschauen, Texte, Filme, Lieder, und hoffentlich auch, dass es mir wirklich ein großes Anliegen auch zum Diskutieren kommt. Wobei das natürlich, ich bin ein bisschen überwältigt, was die Zahl der Menschen in diesem Raum angeht. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass ich irgendwie einen Workshop so mit 10, 15 Leutchen mache. Stattdessen habe ich hier einen vollen Vortragssaal. Wir werden sehen, wie das vonstatten gehen kann. Vielleicht zunächst einmal ein paar Worte, wirklich sagen, wenn wir ganz an den Ursprung zurückgehen, ins 19. Jahrhundert, ja, Internationalismus und Sozialismus. Wie kam es eigentlich dazu, dass Internationalismus so ein wichtiges, wirklich von Anfang an so ein wichtiges Wesensmerkmal der sozialistischen Bewegung gewesen ist? Also von ihren Anfängen in der Mitte, sagen wir mal, des 19. Jahrhunderts. Man könnte natürlich ganz klassisch argumentieren und sagen, ja, natürlich die Industrialisierung läuft zunehmend international vernetzt, der Kapitalismus entwickelt sich international, die Handelsbeziehungen, also sozusagen diese erste Welle der Globalisierung und so weiter und so fort. Aber was natürlich nicht minder wichtig ist, ist auch eine Globalisierung der Ideen, die im 19. Jahrhundert stattfindet. Also plötzlich gibt es überhaupt so eine Art Wahrnehmung der Welt als Ganzes. Ja, also durch Telegrafenkommunikation, durch die Einführung einheitlicher Zeitzonen, also auch all diese medientechnischen und technischen Dinge, die plötzlich die Welt als Ganzes erfahrbar machen. Das heißt, der Handlungshorizont in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird zunehmend global. Und der Sozialismus ist auch nur ein Teil dieser Bewegung hin zu einer globalen Wahrnehmung der Welt. Natürlich, der Kapitalismus globalisiert sich und das heißt auch gleichzeitig, dass natürlich die kritische Auseinandersetzung oder auch die kämpferische Auseinandersetzung mit ihm sich natürlich auch globalisieren muss. Und das haben eben Theoretiker des Sozialismus wie Marx und Engels begriffen und artikuliert eben bereits so früh eben wie das Kommunistische Manifest 1848. Ja? Also eben dieser berühmte Passus, dass die Proletarier kein Vaterland haben und sich eben vereinigen sollen zum Kampf und so weiter. Dieser Internationalismus verbleibt aber eben sozusagen nicht nur auf der Ebene der Theorie, sondern wird auch wirklich zumindest zu bestimmten Teilen Teil der sozialistischen bzw. sozialdemokratischen Erfahrungswelt. Also wenn man sich irgendwie die Lieder, die Karikaturen, die Zeitungen und so weiter aus zum Beispiel der deutschen Sozialdemokratie anschaut, dieser globale Horizont ist dort eigentlich schon die ganze Zeit präsent. Auf Führungsebene scheitert dieser Anspruch natürlich total 1914, eben mit der Befürwortung des Krieges, mit der Weigerung, diese klassenbasierte Solidaritätsidee irgendwie auch international wirklich in Tat umzusetzen. Also damit scheitert die Führung der europäischen Sozialdemokratien. Aber ein Teil der Aktivisten und ein Teil der Basis hält daran fest und bildet damit dann eigentlich eben die Gefolgschaft der linkssozialistischen und später kommunistischen Bewegungen und Parteien. Die Bolschewiki als linker Flügel, später eben auch als Abspaltung der russischen Sozialdemokratie, ist eben Teil dieser linken, zunächst sozialdemokratischen Bewegung, die sich eben reibt an diesem Scheitern von 1914. Ja, und ich meine, also die ganze klassische Geschichte ist Ihnen sicherlich bekannt, ja, eben die Konferenzen in Zimmerwald, in Kiental, also in Zimmerwald bilden eben Lenin, Sinowjew, Radek und andere Bolschewiki und auch einige westliche linke Sozialisten, sagen, also nochmal eine Minderheit in der Minderheit. Sie radikalisieren den internationalistischen Gedanken. Es geht eben nicht nur um internationale Solidarität, sondern so, jetzt soll es auch um einen internationalen Bürgerkrieg gehen. Also Weltbourgeoisie gegen Weltproletariat, ganz zugespitzt ausgedrückt. Bei diesem internationalen Bürgerkrieg allerdings haben die Bolschewiki nicht Russland an vorderster Front im Sinn. Also ihnen wäre es im Traum nicht eingefallen, 1915, 1916, dass Russland jemals sozusagen an der Speerspitze eines internationalen Kampfes gegen den Kapitalismus stehen sollte. Sondern sie hatten selbstverständlich die vor allem westeuropäischen Industriestaaten im Sinn. Also Deutschland, England, Frankreich. Sie erwarteten natürlich, dass es dort sein wird, dass die Revolution ausbricht. Und auf keinen Fall im rückständigen Russland. Entsprechend überrascht war Lenin von der Februar- bzw. Märzrevolution 1917, das ist ja allseits bekannt. Im Januar 1917 sprach er noch davon, dass vielleicht unsere Enkelkinder die Revolution in Russland erleben, aber auf keinen Fall wir selbst. Und dann bricht zwei Monate später die erste Revolution in Russland aus. Und Lenin fährt dahin, ne, die Geschichte ist allseits bekannt. Er schreibt dann einen öffentlichen Brief an die Schweizer Arbeiter. Das ist eine Art publizistisches Abschiedsstatement und proklamiert darin ganz klar, dass Russland nur durch Zufall an vorderster Front der Revolution steht plötzlich. Also er sagt wortwörtlich, vollkommen fern liegt uns der Gedanke, das russische Proletariat für das auserwählte revolutionäre Proletariat unter den Arbeitern der anderen Länder zu halten. Und nicht besondere Eigenschaften, sondern lediglich die besonderen geschichtlichen Bedingungen haben das Proletariat Russlands für eine gewisse, vielleicht sehr kurze Zeit zum Vorkämpfer des revolutionären Proletariats der ganzen Welt gemacht. Zitat Ende. Ja, also hier ist es, sind die Hierarchien noch ganz klar verteilt. Also dass in Russland jetzt die Revolution ausbricht, ist einfach ja, bestimmten geschichtlichen kurzfristigen Umständen zu verdanken, aber auf keinen Fall beansprucht das revolutionäre Russland die Rolle, irgendwie ein Vorbild zu sein oder die ArbeiterInnen anderer Länder anzuleiten. Die Auseinandersetzungen innerhalb der bolschewikischen Führungsriege kurz vor der Oktoberrevolution sind auch entsprechend von diesen Fragen geprägt. Und das ist ein Aspekt, der, also der in der Forschung bekannt ist, aber über den sehr wenig gesprochen wird. Also wenn sich die Bolschewiki wirklich die Führungsriege streitet, kurz vor der Oktoberrevolution, so wollen wir jetzt an die Macht oder wollen wir nicht an die Macht, dreht sich dabei ganz stark die Diskussion darum, okay, bleiben wir jetzt damit alleine oder sozusagen kriegen wir auch Unterstützung von außen. Also Sinowjew und Kamenew, die engsten Gefolgsleute Lenins, die zunächst einmal gegen diesen Schritt zur Macht sind, kurz vor der Oktoberrevolution, argumentieren so nicht etwa, weil sie irgendwie Angst haben oder weil sie denken, dass, ich weiß nicht, dass die Bolschewiki nicht genug Rückhalt haben in Russland. Das war überhaupt nicht die Frage, die sie beschäftigt, sondern die Frage, die sie beschäftigte, war, greifen wir damit sozusagen der Weltrevolution vorweg oder unterstützen wir damit die Weltrevolution? Sinowjew und Kamenew waren der Meinung, es ist zu früh, die Arbeiter im Westen werden sich nicht erheben und wir werden alleine bleiben. Deswegen dürfen wir diesen Schritt auf keinen Fall wagen. Lenin argumentierte genau entgegengesetzt, aber aus derselben Prämisse ausgehend. Also er war der Meinung, wenn wir jetzt nicht also diesen Schritt zur Macht machen, dann lassen wir damit die Arbeiter im Ausland im Stich. Also diese Auseinandersetzung rund um, okay, wollen wir jetzt diese Revolution wagen oder nicht, drehte sich eben um diese Frage des Internationalismus, wenn man so will. Dann kommen die Bolschewiki eben an die Macht, obwohl sie zunächst einmal bedeutende Unterstützung haben in der Bevölkerung, weil sie die einzige Partei war in dieser Konstellation zwischen Februar und Oktober, die konsequent für die Beendigung des Krieges eingetreten ist, wird der Krieg nicht beendet. Ganz im Gegenteil, er mündet eigentlich in einen Bürgerkrieg. Das heißt, es gibt zunächst einmal keine positive Perspektive. Ja? Der Krieg geht weiter, nur eben auf eine andere Art und Weise, auf eigenem Territorium mit anderen Fronten. Dementsprechend wichtiger dann sowohl für die Bolschewiki als auch für ihre Gefolgschaft ist natürlich das, was in Deutschland passiert, 1918. Also als dann 1918 sich abzeichnet, dass es in Deutschland eine Revolution geben könnte, sind die Augen der führenden Bolschewiki komplett drauf gerichtet. Es gibt eine ganz bizarre Stelle in Lenins auch schon publizierter Korrespondenz, wo er anlässlich der Januarstreiks 1918 in Berlin tatsächlich diesen etwas wahnwitzigen Vorschlag macht, man soll doch gucken, ob man nicht Spähflugzeuge über Berlin schicken könnte, um zu sehen, was da eigentlich vor sich geht. Also so sehr wartet die bolschewikische Führung eigentlich auf eine Revolution sozusagen dort, wo sie der Meinung waren, also sozusagen dort ist es entscheidend. Das, was in Russland passiert, ist erstmal sozusagen nur so ein von geschichtlichen Zufällen geprägtes Vorspiel. Das, was wirklich entscheidend ist, ist eben in so einem industrialisierten Land wie Deutschland mit einer starken Arbeiterbewegung und so weiter und so fort. Im Oktober 1918, kurz bevor die deutsche Novemberrevolution tatsächlich losbricht, schreibt Lenin dann in einem privaten Brief an Trotzki und an Sverdlov, Zitat, alle werden wir dafür sterben, nur um den deutschen Arbeitern zu helfen, die in Deutschland begonnene Revolution voranzubringen. Das ist sozusagen, das ist nicht Propagandasprech, sondern das ist eben Lenin, der zu seinen engsten Genossen privat in diesem Ton von der deutschen Revolution spricht. Lustigerweise in der DDR-Ausgabe der Lenin-Briefe, da war den Herausgebern, da kommen wir jetzt sagen wir auf die DDR endlich mal zu sprechen, die Stelle war den Herausgebern nicht geheuer und sie machten dann daraus, alle werden wir unser Leben dafür einsetzen. Während Lenin auf Russisch ganz klar sagt, Всем мы умрем, also alle werden wir sterben, nur damit die Deutschen ihre Revolution haben. Und so geht es dann auch mit allen weiteren Revolutionsversuchen oder sogar Revolutionsgerüchten in der Welt, vor allem in Westeuropa, los. Also die Augen der Bolschewiki sind eigentlich immer, immer, immer drauf gerichtet, was passiert eigentlich gerade in Bayern, was passiert eigentlich gerade in Ungarn, weil sie eben die Frage nach der Revolution in anderen Ländern und damit sozusagen eigentlich die eigentliche Weltrevolution, diese Frage war für sie vollkommen entscheidend. Es war für sie vollkommen klar, dass die Sowjetunion alleine oder beziehungsweise Sowjetrussland, also die Sowjetunion wurde erst ein paar Jahre später gegründet, dass Sowjetrussland alleine nicht überleben kann. Das war vollkommener Konsens, da gab es keine Diskussionen darüber. Das war wirklich kompletter Konsens der gesamten bolschewikischen Führung in den ersten Jahren nach 1917. Nur die Weltrevolution kam und kam und kam und kam nicht, natürlich. Entsprechend kann man auch 1923 als gewissermaßen so ein Wende- und Endpunkt in dieser Erwartungshaltung sehen. Ja? Also wo Lenin schon todkrank ist, wo er eigentlich auch an der Politik schon gar nicht mehr teilnimmt und seine engsten Genossen eigentlich versuchen, in Deutschland eine Revolution, man kann sagen, künstlich herbeizuführen, der sogenannte Deutsche Oktober 1923, also zu dem auch schon sehr viel geschrieben wurde auf Basis der neu eröffneten russischen Archive in den letzten Jahrzehnten. Also wo man wirklich eigentlich sogar mit einer etwas überrumpelten KPD versuchte, wirklich auf eigentlich militärisch, geheimdienstlich, propagandistischem Wege eine Revolution in Deutschland endlich herbeizuführen. Also eine Revolution im Sinne der Bolschewiki. Das scheitert bekanntlich. Also der Deutsche Oktober ist ein Nichtereignis. Der Aufstand wird abgeblasen. Bis auf kleinere Barrikadenkämpfe in Hamburg. Und das ist ein ganz wichtiger Wendepunkt für das Verständnis von Internationalismus, von internationaler Solidarität, von Weltrevolution im sowjetischen Diskurs. Zunächst einmal wollte ich aber eine kleine Sache zeigen, wo man einfach sieht, also eben vor 1923, wobei das, was ich Ihnen zeige, ist von 1924. Dazu muss man aber sagen, dass natürlich bestimmte Diskurselemente und bestimmte Erwartungshaltungen sozusagen in der Kunst länger überdauern als in der Politik. Das ist ein Zeichentrickfilm von 1924, also einer der ersten sowjetischen Zeichentrickfilme, ein stummer Zeichentrickfilm natürlich, also hier mit Klaviermusik unterlegt, wie sie vielleicht hätte bei öffentlichen Vorführungen damals gespielt werden können. Aber da sieht man wirklich sozusagen einfach diesen weltrevolutionären Sturm und Drang. Es geht hier nämlich nicht nur um eine Weltrevolution, sondern eigentlich um eine interplanetarische Revolution. Also sozusagen, was passiert eigentlich, wenn man eine Revolution auf den Mars trägt? Nämlich, wenn alle Kapitalisten von der Erde verjagt sind, fliegen sie in den Weltraum und dann muss man sie im Weltraum bekämpfen. Das stellt man sich eben als ein Ereignis von 1929 vor. Also ist es ein etwas konfuser Film natürlich, ne? Man muss einfach dazu denken, das sind irgendwie drei junge Animatoren, zwei von denen Malevich-Schüler, die einfach Spaß daran haben, auszuprobieren, was man alles mit so einer Animation machen kann, ja, zu so einem frühen Zeitpunkt. Aber es ist natürlich interessant im Punkto, sozusagen, was ist sagbar zu dem Zeitpunkt oder sozusagen, was ist einfach der herrschende Diskurs? Also sie machen ja den Film in der Annahme, okay, das, was sie machen, ist politisch gefragt. Ja, und politisch gefragt war selbst zu so einem späten Zeitpunkt durchaus noch so eine Sturm- und Drang-Vorstellung von Weltrevolution. Also sozusagen, wenn schon der ganze Erdball von Kapitalismus befreit ist, dann muss man eben weitergehen in den Weltraum. Uns zeigen sich dort aber natürlich schon gewisse Ambivalenzen, auf die ich gleich zu sprechen komme. Ja, ich meine, einerseits, es ist kein sozusagen sowjetzentrischer Film in dem Sinne von, okay, wir weiten jetzt einfach das sowjetische Regierungssystem auf den Weltall aus, aber es ist natürlich trotzdem also so ein ganz klar zu erkennbarer sowjetischer Rotarmist, der auf den Mars fliegt und der eben auch so eine Art Videokonferenzverbindung mit Lenin herstellt. Ja? Also vielleicht geht es sogar kürzer. Die Handlung ist einfach die, auf der Erde ist Revolution und die ganzen irgendwie Kapitalisten, Priester, der Papst, der Kaiser und so weiter und so fort müssen alle eben in den Weltraum fliehen. Also so ein bisschen also ganz unaktuell ist es ja eigentlich nicht, wenn man sich die Pläne der also gewisser Milliardäre vergegenwärtigt, sagen Space Travel in durchaus egoistischer Absicht umzusetzen. Ja, und natürlich, was macht man dann? Man verfolgt diese Kapitalisten einfach weiter im Weltraum. Und wenn sie sich auf dem Mars breit machen, dann muss man eben die Revolution auf den Mars bringen. Das ist einfach ganz knapp die Handlung dieses etwas konfusen Films, wobei natürlich auch das Alter des Films nicht gerade auch zur Bildqualität beiträgt. Genau, aber wenn wir jetzt weitergehen und überlegen, okay, wer hat sich eigentlich in der Sowjetgesellschaft dafür interessiert, außer irgendwie Lenin, Trotzki und Co., und irgendwie ein paar experimentelle Künstler, die daraus einen Zeichentrick machen. Man könnte annehmen, nein, es hat niemanden interessiert, es ist doch eh irgendwie Ideologie. Das hat alles überhaupt keine Relevanz für das eigentliche Leben im jungen, sehr prekären Sowjetrussland. Das war auch lange Zeit die Meinung der Forschung. Also wenn man sich die Sozialgeschichte der frühen Sowjetgesellschaft anschaut, diese Weltrevolutionsideen haben da nie eine große Rolle gespielt. Ich habe in meinem Buch anders argumentiert. Also meine Meinung ist schon, und die kann ich auch mit genug Materialien unterlegen, dass diese Weltrevolutionsvorstellungen ganz wichtig waren, und zwar für bolschewikische Aktivisten an der Basis. Ich meine, die Partei bestand ja schließlich nicht nur aus der Parteiführung, die bestand nicht nur aus Lenin, Trotzki, Bucharin und so weiter. Sie bestand auch nicht nur aus Leuten, die nach 1917 einfach aus Karrieregründen in die Partei eingetreten sind. Diese gab es natürlich auch und sie wurden dann auch sehr, sehr, sehr schnell zu einer Mehrheit innerhalb der Partei. Aber dann gab es natürlich auch Aktivistinnen und Aktivisten, die aus Überzeugungsgründen vor oder auch nach 1917 in die Partei eingetreten waren, die aber nicht unbedingt sozusagen in Machtpositionen waren. Und für sie waren diese Weltrevolutionsvorstellungen umso wichtiger. Zum einen, weil diese idealistischen Parteimitglieder sehr schnell isoliert waren innerhalb der Partei, eben weil die Partei als Machtapparat plötzlich eben Leute anzog, die aus Karrieregründen in sie eintraten. Sagen, das war ihre erste Isolation, also dieser Aktivisten innerhalb der Partei. Die zweite Isolation war natürlich die von der Bevölkerung. Also wenn man sich die Situation bildlich vorstellt, ja, also jemand hat genug vom Krieg, will das Beste für die Bevölkerung, schließt sich der Partei an und dann kommt Oktober 1917 und dieser Mensch ist in wo auch immer er ist, in seinem Dorf, in seinem Städtchen, plötzlich die Staatsmacht, plötzlich Vertreter der Staatsmacht, einfach dadurch, dass er Aktivist in der Partei ist, die plötzlich die Macht inne hat. Nur hatte das vor Ort oftmals keine konkreten Konsequenzen. Also diese Leute blieben genauso isoliert gesellschaftlich wie vor Oktober 1917. Also gerade so in diesen ersten Jahren 1918, 1919, wo die Revolution eigentlich erst überhaupt ja tatsächlich ein, zwei Jahre dauerte, brauchte, um auch wirklich ins hinterletzte Dorf vorzurücken. Und wenn sie ein so isolierter Aktivist sind in irgendeinem Dorf, sie haben de facto die Staatsmacht, aber in Wirklichkeit sind sie komplett alleine und die Bauern werfen ihnen die Scheiben mit Steinen ein. Was haben sie dann? Sie haben dann nur die Hoffnung auf Weltrevolution, um diese Isolation eben zu durchbrechen. Die Hoffnung auf Hilfe von außen, die Hoffnung, dass Sowjetrussland nicht alleine bleibt. Und einfach nur um zwei Beispiele aus überlieferten Tagebüchern, um zu zeigen, wie wirkmächtig die Idee der Weltrevolution an der Parteibasis sein konnte. Erstes Beispiel wäre Nikolai Sykov. Also das sind alles Namen, die eigentlich niemand kennt. Das sind wirklich einfach Kommunisten an der Basis. Nikolai Sykov kommt aus einem nordrussischen Dorf, ist Sohn eines sich zum Kaufmann emporgearbeiteten Bauern, politisiert sich schon in der Revolution von 1905. Und Anfang 1918 dann schließlich zusammen mit einigen aus dem Krieg heimgekehrten, radikalisierten Bauernsoldaten, ruft er dann in seinem Dorf die Sowjetmacht aus. Aber zugespitzt gesagt, keinen interessiert's. Also seine Mitbauern hassen ihn, er kann kaum aus dem Haus, er kriegt eben irgendwie nachts die Fensterscheiben eingeworfen, also er ist ein kompletter Outcast eigentlich in seiner dörflichen Gemeinschaft, obwohl er eigentlich die Staatsmacht in diesem Dorf ist. Sein Tagebuch, das glücklicherweise überliefert wurde und publiziert wurde von russischen Archivisten, ist also entsprechend von einfach komplettem Frust geprägt. Also es passiert wirklich nichts Positives in seinem Leben. Er ist nur frustriert, weil er eben nichts erreichen kann, nichts umsetzen kann, komplett isoliert ist in seinem Dorf. Die einzige Hoffnung, die er schöpft, sind Nachrichten in den Zeitungen. Also im Februar 1918 schreibt er: Habe ein paar Zeitschriften bekommen, erfahre, dass die Revolution sich festigt, dass in anderen Ländern Revolutionen heranreifen. Das heißt, es gibt Grund zur Freude. Und das ist auch wirklich der einzige Grund zur Freude, der aus diesem Tagebuch hervorscheint. Ein paar Wochen später schreibt er, die Weltrevolution sei eine, Zitat, liebreizende Sache. Prelesnaya vecht, das ist auch wirklich so ein sehr exaltierter Sprachgebrauch im Russischen. Das ist wirklich eine liebreizende Sache, die Weltrevolution. Aber wann werde sie kommen? Also er fängt da schon an zu zweifeln. Und die deutsche Novemberrevolution, die ja dann ganz viel Grund zur Hoffnung gegeben hat, anderen bolschewikischen Aktivistinnen und Aktivisten, die erlebte er allerdings nicht mehr, weil er bereits im Mai 1918 von Bauern in seinem Dorf ermordet wird. Das zweite Beispiel, ein Iosif Golubjow, ein Tischler aus Belarus. 1917 ist er schon fast 40 Jahre alt, also eigentlich schon sehr, sehr alt für das Durchschnittsalter revolutionärer Aktivistinnen und Aktivisten in Russland. Er schließt sich nach der Februarrevolution den Bolschewiki an. Soweit aus seinen Tagebüchern hervorgeht, hat er keine Ahnung von marxistischer Theorie. Er liest keine Zeile Marx, er liest wahrscheinlich auch keine Zeile Lenin, ist aber aufrichtigster, überzeugendster Bolschewik, weil er eben der Meinung ist, so, das ist die Kraft, die den Krieg beenden wird, das ist die Kraft, die das Leben aller Menschen verbessern wird. Also ist es vor allem die Ablehnung des Krieges, die ihn zum Bolschewiken werden lässt. Doch der Krieg hört ja, wie gesagt, nicht auf. Aus dem Weltkrieg wird ein Bürgerkrieg. Golubjow ist plötzlich eben Kommunist an der Front, muss sich mit unmotivierten und ungebildeten Rotarmisten herumschlagen, muss sich mit karrieristischen Parteigenossen rumschlagen, ist auch ungemein frustriert, sowohl von der politischen Lage als auch von seinen karrieristischen Parteigenossen, die ihn auch immer wieder ausboten und Intrigen gegen ihn spinnen. Und die einzige Quelle der Hoffnung in seinem Tagebuch ist wieder die Weltrevolution. Und das sind Hoffnungen, die er eben seinem Tagebuch regelmäßig anvertraut. Zu Beginn der deutschen Novemberrevolution notiert er dann eben: Nur eines macht mir Freude, nämlich dass in Deutschland eine richtige Revolution vor sich geht. Das heißt, wir werden mit Deutschland bald keine Front mehr haben. Man kann dann nach Minsk fahren, die eigenen Angelegenheiten richten. Ich kann dann meine Kinder beruhigen, also er hat drei Kinder, und an einem Ort bleiben, das wäre schon ganz gut. Und dann geht es eben, sagen, eher politisch-ideologisch weiter. Das deutsche Proletariat beginnt zu Bewusstsein zu kommen. Es wird ja auch Zeit, die Bourgeoisie abzusetzen und das Volk von jahrhundertlanger Sklaverei zu befreien. Das ist notwendig. Also hier in diesem kleinen Stückchen verdichtet sich halt wirklich diese Verquickung von Alltag, Lebenswelt und Weltrevolution, die für viele Aktivistinnen und Aktivisten in der frühen Sowjetgesellschaft so wichtig war. Also für Golubjow ganz konkret heißt es einerseits eben, die Prämissen der Partei werden erfüllt, also eben die Arbeiter werden befreit und so weiter. Aber für ihn ganz konkret heißt es, der Krieg ist endlich zu Ende. Die Deutschen ziehen aus Belarus ab, er kann endlich nach Minsk, er kann seine Kinder sehen. Das heißt, für ihn ist auch die Frage der Revolution in Deutschland eine ganz essentielle Frage für sein eigenes Leben. Allerdings, wenn man sich eben solche Tagebücher anschaut, merkt man, also je länger die Weltrevolution auf sich warten lässt, desto weniger wirkt diese Hoffnung auch wirklich als Stütze im Alltag. Also das kann man gerade an diesen Tagebüchern und auch gerade am Tagebuch von Iosif Golubjow sehr anschaulich nachverfolgen. Je mehr die Weltrevolution ausbleibt, desto mehr zieht sich dieser Golubjow eben von der Partei zurück. Und das Tagebuch geht leider nur bis 1923. Und da kann man sehen, also aus einem glühenden Kommunisten wird eigentlich ein komplett verbitterter, apolitischer, man muss auch sagen zunehmend antisemitischer Spießbürger. Also das Tagebuch kippt wirklich total innerhalb dieser wenigen Jahre. Und man kann dieses Kippen wirklich abzeichnen an den Reaktionen Golubjows auf revolutionäre Ereignisse in der Welt. Also die Weltrevolution bleibt aus. Sie wirkt nicht mehr eben so politisch motivierend auf die Aktivisten an der Parteibasis. Aber wie gesagt, also wie ihr schon an diesem Film gesehen habt, die Weltrevolutionsvorstellungen in Kunst und Kultur halten länger an, die halten noch ein paar Jahre an. Und ganz besonders im Bereich der Science-Fiction, also wie jetzt dieser Film, der natürlich ganz primitive Science-Fiction, aber trotzdem Science-Fiction ist. Aber ein anderes Beispiel, und ich meine, es ist vom Zeitmanagement ein bisschen schräg. Ich habe eigentlich nicht geplant, so früh schon eine Pause zu machen. Aber ich glaube, in dem Kontext wäre sie sinnvoll, weil dann könnten wir uns nämlich alle einen kleinen Text anschauen. Und zwar ein Auszug aus einem Jugend-Science-Fiction-Werk, ebenfalls von 1924. Geschrieben von Inakenti Zhukov, einem frühsowjetischen Schriftsteller und Reformpädagogen. Und es geht in dem kurzen Textausschnitt um Jugendliche, um junge Pioniere, die in aus Versehen in eine Zeitmaschine geraten und aus dem Jahr 1924 ins Jahr 1959 gelangen. Und genau, es wäre super, wenn du das einfach schon mal verteilen könntest. Und da ist einfach ganz interessant zu sehen, in diesem Mars-Film, wir sehen ja einfach nur sozusagen die Weltrevolution als Prozess, aber in diesem Text sieht man, aha, wie hat man sich eigentlich den Tag nach der Weltrevolution vorgestellt? Was ist das eigentlich für eine Welt, die nach der Weltrevolution als Ergebnis der Weltrevolution entstehen sollte? Und da ist es auch sehr interessant zu schauen, was ist eigentlich die Rolle der Sowjetunion darin? Also sozusagen, um es ganz auf den Punkt zu bringen, wie russozentrisch ist eigentlich bereits dieses Weltbild von der Weltrevolution? Und ich würde vorschlagen, wir machen eine Viertelstunde Pause, also bis 3:15 und können dann noch mal kurz diskutieren über diesen Textpassus und dann werde ich noch ein paar Worte sagen, sozusagen, wie es eigentlich weitergeht mit dieser Transformation hin zu Völkerfreundschaft. Ich würde gerne einfach ein bisschen sammeln, so die ersten Eindrücke von diesem Text und was man da eigentlich für einen Eindruck daraus hervorziehen kann. Was ist eigentlich so diese Weltrevolution vor allem im Ergebnis? Was soll eigentlich nach der Weltrevolution passieren? Und vor allem, welche Rolle fällt Sowjetrussland eigentlich zuteil in dieser post-weltrevolutionären Konstellation? Ich würde nur sagen, dass ich ganz toll fand, dass Sie da Esperanto benutzen. Und da habe ich mich auch gefragt, wie stark wurde das gefördert in der frühen Sowjetunion? Also ich weiß, dass in anderen Ländern in der Arbeiterbewegung Esperanto auch schon sehr gefördert wurde und die da ihre Vereine hatten und alles. Und habe mich auch gefragt, ob das in anderen solchen Konzeptionen dann auch benutzt wird als dann die zukünftige Weltsprache. Und das wiederum ist ja dann gar nicht so russozentrisch, jetzt rein auf der sprachlichen Ebene. Das ist ein super guter Punkt mit Esperanto. Also genau, zum einen eben, Russisch ist nicht Sprache der Weltrevolution. Da werde ich auch gleich nochmal dazu kommen. Das sieht man ein paar Jahre später schon ganz anders. Und eben diese Zentralrolle von Esperanto. Lenin und Trotzki haben Esperanto aufrichtig verachtet. Also es gibt wirklich sehr verächtliche Zeilen von Trotzki gegen Esperanto zum Beispiel. Also wo dann sogar der sowjetische Esperanto-Verband dann eben bei Trotzki protestiert, also irgendwie 22 oder so. Aber gleichzeitig ist Esperanto wirklich, wird wirklich auch wahrgenommen, zumindest von der Jugend, von der politisierten Jugend, als Sprache der zukünftigen Weltrevolution. Also es gibt solche ganz tolle Memoiren von Lev Kopelev, das ist eben dieser spätere Germanist und Dissident, der nach Deutschland gegangen ist. Von ihm gibt es ganz großartige Memoiren über seine Zeit als junger Komsomolze in den 20er Jahren. Und für ihn zum Beispiel war Esperanto extrem wichtig. Also er hat Esperanto gelernt, er hat auch dann international mit Esperantisten kommuniziert. Und es gab wirklich über die ganze Sowjetunion verteilt Esperanto-Zirkel. Die waren sozusagen geduldet. Also es gab auch sozusagen bestimmte Fürsprecher für Esperanto, zum Beispiel in der Komsomol-Führung. Also deswegen konnte das überhaupt erst passieren. Aber es war immer so ein bisschen so ein Element, dass der Macht immer gegen den Strich ging. Nicht zuletzt, weil Esperanto-Fans dazu neigten, ganz selbstständig Korrespondenz mit Ausländern zu führen, also eben mit anderen Esperantisten. Und deswegen ist es wirklich kein Zufall, dass also bereits in späten 20ern Esperanto eigentlich also nicht mehr wirklich unterstützt wurde und dann allerspätestens im großen Terror Esperantisten wirklich massiv auch wirklich physisch vernichtet wurden. Also der sowjetische Esperanto-Verband wurde, glaube ich, 37 oder 38 aufgelöst und ganz viele führende Esperantisten wurden umgebracht. Eben nicht zu, also sozusagen zum einen, weil sie eben mit dem Ausland kommunizierten, zum anderen aber natürlich auch, weil sie für eben dieses alte Verständnis von Weltrevolution standen, was eben im Stalinismus nicht mehr en vogue war, wozu ich gleich noch komme. Genau, also Esperanto ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt in diesem Text, der so ein bisschen zeigt, in welche Richtung das geht. Gibt es weitere Anmerkungen, Beobachtungen? Das Auffällige ist ja weltumspannend, aber warum wird gerade Brasilien herausgepickt? Also das wäre eine Frage, die jetzt mir spontan aufkommt. Das ist eine gute Frage. Vielleicht soll es auch einfach für das sozusagen wirklich Weltumspannende stehen. Ich meine, für Sowjetrussland ist Brasilien wahrscheinlich so ziemlich das exotischste und am weitesten entfernte, was man benennen kann, was aber auch irgendwie alle kennen. Ja? Also in Brasilien ist jetzt nicht irgendwie ein komplett sozusagen kleines, vergessenes Land irgendwo, sondern natürlich hat jeder in Russland irgendwie mal von Brasilien gehört. Und dass sozusagen selbst da eine sozialistische Sowjetrepublik gegründet wird, ist natürlich ein starkes Stück einfach. Also, was ich so gelesen habe, war die Vorstellung ja so, dass überall quasi so Sowjetrepubliken entstehen in allen Ländern und die sich dann zusammenschließen zu so einer großen Union und dann verwandelt sich die Welt in eine friedliche Arbeitskommune. Ich hatte mit so einer anderen Person gerätselt darüber, was das bedeuten soll, friedliche Arbeitskommune. Das lässt ja viele Interpretationen zu irgendwie, also was das heißen kann. Ist das jetzt nur auf die politische Ebene bezogen, also so als arbeitende Kommune im Sinne der Pariser Kommune oder soll das irgendwie bedeuten, es ist die freie Assoziation der Produzenten oder sowas? Also es ist sehr vielschichtig irgendwie. Ja, vollkommen richtig. Also das ist natürlich, ich glaube, das kann man gar nicht so eindeutig beantworten. Also ist es natürlich so, dass der Mythos der Pariser Kommune für die frühe Sowjetunion extrem wichtig war. Also es gab sogar einen jährlichen Tag der Pariser Kommune, der dann auch wirklich ein Feiertag war, bis in die späten 20er Jahre hinein. Aber sozusagen, wie man sich konkret diesen Ausbau vorstellt, also ich meine, das ist natürlich kein politisches Manifest, ja, das ist ein Stück Literatur. Und ich meine, dieses Stück Literatur, ich habe viele Sachen, ich habe jetzt wirklich einfach zwei prägnante Stücke draus genommen. Aber sagen, so viel sei verraten, also diese irgendwie 20 Seiten, die es eigentlich ist, ganz, ganz vieles dreht sich um Technik. Es ist wirklich eigentlich ein Stück Science Fiction, wo dann ausgemalt wird, was alles unter einem Weltkommunismus erfunden wird und so. Aber jetzt, wie konkret das mit der Arbeitskommune gemeint ist, also es ist auch natürlich einfach ein Schlagwort der damaligen Zeit. Spannend finde ich, dass die Pionierversammlung, wo die alle anreisen, ja offensichtlich aber im Ural stattfindet. Also nicht irgendwo, nicht in Brasilien, sondern im Ural, da müssen sie alle hin. Ja, das ist natürlich ein sehr guter Punkt. Also sozusagen, es ist genauso wie auch schon dieser Zeichentrick, es ist sehr ambivalent, was die Rolle Russlands angeht. Also hier wird ganz klar, also sozusagen diese Vorreiterrolle Sowjetrusslands deutlich gemacht. Ganz am Anfang heißt es ja 1924, Sowjetrussland ist sozusagen das einzige Land, wo die Arbeiter und Bauern die Macht haben. Genau, und die Pioniere pilgern alle in den Ural. Aber gleichzeitig gibt es auch diese Gegenbewegung, ja. Also die irgendwie Pioniere aus dem Ural, die per Flugzeug in die italienische Sozialistische Republik fliegen. Das heißt, also ganz so eindeutig ist es halt noch nicht. Aber dieser russozentrische Bias schwingt da natürlich schon drin in der Erzählung, klar. Hier wird der Begriff mit dem Verschwinden von Unterdrückung und Gewalt fegte die Aufklärung wie eine Welle über den Erdball. Ist damit die Aufklärung gemeint oder wie ist das gemeint? Ist es sozusagen die Weltrevolution als Vollendung der Aufklärung aus dem 17., 18. Jahrhundert? Das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe mich auch wirklich ein bisschen schwer getan. Ich habe das ja aus dem Englischen übersetzt, leider nicht direkt aus dem Russischen. Im Englischen hieß es Enlightenment und ich vermute mal, im Russischen stand da Prosvischenie. Und das kann beides bedeuten. Das soll sozusagen die konkrete historische Epoche der Aufklärung oder Aufklärung als historisches Phänomen oder aber auch einfach so Aufklärung wie zum Beispiel Also selbst irgendwie Aufklärung über Hygiene oder über so ganz basale Dinge heißt im Russischen auch «Prosvischenie». Also es kann wirklich beides sein. Ich sage, es kann gemeint sein, ja eben die Vollendung der Aufklärung durch die Weltrevolution oder einfach sozusagen Aufklärung im Sinne von technischer Fortschritt und eben sozialer Fortschritt und so weiter. Ich glaube also, diese Doppeldeutigkeit ist schon in diesem Text angelegt. Was ich noch spannend fand, so von der Sprachregelung her, dass es zwar Sowjetrepubliken sind, aber trotzdem, es sind brasilianische Flugzeuge und die Arbeiter besuchen ihre Genossen in Italien, also dass so Nationalstaat dann doch nicht ganz weggedacht werden kann. Das stimmt, das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt. Also die Utopie hätte ja auch ganz anders beschaffen sein können. Sie hätte ja auch so beschaffen sein können, dass es irgendwie überhaupt keine nationalen Einheiten mehr gibt. Aber andererseits, das war bei den Bolschewiki eigentlich schon immer angelegt. Also nicht zuletzt auch durch den multiethnischen und multinationalen Charakter des Zahnreiches. Also auch schon die bolschewistische Partei vor der Revolution hat eigentlich sehr stark in ethnischen bzw. nationalen Kategorien gedacht. Also natürlich auch aus praktischen Gründen, ne, weil natürlich, wenn man irgendwie arbeiterpolitisch vertreten will, die eben vielleicht unterschiedliche Sprachen sprechen, aus unterschiedlichen Kulturen kommen und so weiter, sind natürlich diese Faktoren wichtig. Ja? Die sind ja nicht einfach nur Fiktion. Also deswegen auch zum Beispiel diese scharfe Auseinandersetzung zwischen den russischen Sozialdemokraten und dem jüdischen Arbeiterbund, der zwar über weite Strecken Teil der russischen Sozialdemokratie war, aber eben darauf pochte, dass man eben auf jeden Fall jüdische Arbeiter zum Beispiel auf Jiddisch eben adressieren muss und auch mit ihrer Sprache arbeiten muss. Das war eine praktische Sache, das war nicht nur sozusagen einfach nur Theorie. Und ich glaube, dieses Denken in nationalen oder beziehungsweise ethnischen Kategorien, was sich eben auch in die Sowjetunion hineinzog und sich auch unter anderem in dieser Zukunftsutopie zeigt, das ist natürlich auch, also nicht nur, aber auch ein Erbe des multinationalen Zahnreiches und eben die politischen Schwierigkeiten darin, irgendwie oppositionell oder revolutionär zu arbeiten. Ja, ich lese es halt auch noch so, dass es halt keine richtige Vorreiterrolle von Sowjetrussland gibt, sondern die waren halt einfach zeitlich die Ersten. So, und danach, also sie schreiben ja hier, doch Jahr für Jahr flackerten Arbeiteraufstände in Westeuropa und anderen Ländern hier und dort auf und dann entflammte das Feuer der Revolution ohne den Beitrag von Sowjetrussland. Also man hätte ja auch schreiben können, unsere glorreichen Genossen befreiten andere unterjochte Länder von der Bourgeoisie. Und das ist ja offensichtlich nicht passiert, sondern andere Länder haben sich ebenfalls selbst befreit und dann freiwillig angeschlossen. Das ist ja nochmal ein anderer Blick auf eine mögliche Weltrevolution. Mhm. Genau, aber andererseits, sie schließen sich ja, wenn auch freiwillig, aber sie schließen sich trotzdem einer Sowjetunion an eigentlich. Deswegen, dass der Text ist auch wirklich einfach zeitlich in so einer Art Zwischenzeit entstanden. Ja? Also ich werde da gleich drauf zu sprechen kommen. Also sozusagen ein, zwei Jahre später ist es, also sind die Rollen sozusagen innerhalb der Weltrevolution wieder ganz anders verteilt und viel klarer verteilt sozusagen. Es ist dann ganz klar Russland, das Epizentrum der Weltrevolution für immer sozusagen ist. Ja, und dieser Text ist wie so ein bisschen kurz davor. Ich meine, 1924 ist natürlich schon eine Zeit, sozusagen eben auch nach dem deutschen Oktober, also wo gut, ich werde gleich ausführlich nochmal drüber sprechen. Ja, genau, ich bin ein bisschen über diesen Satz gestolpert oder fand ihn auffällig, die befreite Menschheit wurde zum Herrscher der Welt, also irgendwie ist so Weltrevolution passiert und die Menschen sind irgendwie befreit, genau, und trotzdem ist aber dieses Verhältnis zur Welt, dass sie halt beherrscht werden muss. Ich weiß nicht, wie das im Englischen war, genau das. Ja, ja, es ist natürlich ein etwas ambivalenter Satz. Man muss ihn aber, glaube ich, auch wirklich im Kontext sehen, eben dieses Fortschrittsverständnisses, das die Bolschewiki gewissermaßen von der Sozialdemokratie geerbt haben. Ja, so ein Fortschritts- und Weltbeherrschungsverständnis, das zum Beispiel Walter Benjamin sehr hart kritisiert hat in seinen geschichtsphilosophischen Thesen. Also sagen diese sozialdemokratische Vorstellung, die Welt ist gratis da, wir müssen sie beherrschen, wir können sie ausbeuten, wie wir wollen. Das ist natürlich in so einem Text ist noch komplett unreflektiert, aber es ist eben noch frühe 20er. Also ich glaube, was gemeint ist einfach ganz klar, sozusagen nicht mehr die Bourgeoisie, nicht mehr die Könige und so weiter herrschen, sondern eben die befreite Menschheit. Also ich glaube, dieses Welt, also sozusagen, dass man die Welt beherrscht, eben mit ihren irgendwie menschlichen und nichtmenschlichen Bewohnerinnen und Bewohnern, das wird zu dem Zeitpunkt einfach überhaupt nicht reflektiert. Da denkt absolut niemand drüber nach. Gut, ich würde sagen, vielleicht gehen wir jetzt einfach ein bisschen weiter, weil es gibt noch einiges andere, was wir uns noch zusammen angucken sollten und die Zeit schreitet schon voran. Also wie gesagt, dieser Text, der ist ja gewissermaßen schon an so einem chronologisch an so einem Kippmoment angesiedelt, ja, also wo das Hierarchieverhältnis von irgendwie sagen, wer führt die Weltrevolution und wer sind die Geführten in der Weltrevolution, es fängt an dem Zeitpunkt wirklich an zu kippen. Viele führende Bolschewiki halten auch noch 1924 ganz klar an diesen Vorstellungen der von 1918, 19 fest. Also eben die Sowjetrussland ist eben nur durch einen Zufall an der Speerspitze des weltrevolutionären Prozesses und das wird sich ganz schnell ändern, sobald die Revolution in den industrialisierten Staaten eingetreten ist. Also Trotzki zum Beispiel hält im selben Jahr 1924 eine Rede auf dem All-Unions-Kongress der Bibliothekare, sozusagen so eine Art Sowjetunion-weiter Kongress der Bibliothekare, wo er eben vor diesen Bibliothekaren spricht und geht auf die internationale Lage ein, so das Übliche, was man halt in diesem Kontext irgendwie als Bolschewik sagt und kommt irgendwie auf England zu sprechen und so was wäre, wenn dort irgendwie Revolution endlich heranreift und so weiter. Und dann sagt er, Zitat, deshalb wird uns in 15 bis 20 Jahren, diese Fristen sind natürlich nur Beispiele, das englische Proletariat auf dem Gebiet des Aufbaus des Sozialismus unversehens überholt haben. Wir werden deswegen natürlich nicht gekränkt sein. Tut eure Pflicht, also sagt er zu den englischen Arbeitern, überholt uns, wir warten schon lange darauf. Ihr und wir werden dabei gewinnen. Und das Stenogramm dieses Kongresses vermerkt Gelächter und Applaus. Also zunächst einmal die Zuhörer halten das irgendwie für eine schöne, gute Pointe, sie finden das irgendwie lustig, aber die Fragerunde nach dieser Rede, und es gibt immer diese, das ist so ein eigentlich sehr spezifisch sowjetisches politisches Ritual, also nach jeder politischen Rede gibt es so Fragezettel, die dann Leute aus dem Publikum dem Redner zustecken können und der Redner muss sich irgendwie dazu verhalten, also auch jemand wie Trotzki. Und diese Fragezettel sind teilweise sehr kritisch. Und also die zeigen, dieses Gelächter war einfach nur sozusagen aufgrund von Trotzkis scharfer Pointe, aber so inhaltlich gehen sie doch nicht mit ihm mit. Also er kriegt eben Fragezettel wie sinngemäß, ja, also wenn Sie, Genosse, sagen, dass wir irgendwie überholt werden von den Engländern, wenn sie Revolution machen, wofür haben wir dann eigentlich überhaupt die Revolution gemacht? Wir haben nicht die Revolution dafür gemacht, dass wir irgendwie wieder ins Hintertreffen rücken, dass wir wieder zur Peripherie werden, dass man uns einfach so überholt und dass wir nicht mehr sagen Speerspitze des weltrevolutionären Prozesses sind. Und diese Fragezettel von diesen Bibliothekaren sind eigentlich stellvertretend für Stimmungen, die schon in den Jahren zuvor an der Parteibasis immer wieder zu beobachten sind. Also sozusagen Weltrevolution schön und gut, aber nur so lange, wie wir, die russischen Kommunisten, die Avantgarde sind. Und das zeigt sich auch, also wenn man die politischen Formulierungen zum Beispiel in den Grußbotschaften beobachtet oder auf Flugblättern oder in politischen Reden. Also dieser Topos von der führenden Rolle der russischen kommunistischen Partei im internationalen Maßstab, der schleicht sich erst langsam ein, aber er schleicht sich schon sehr früh ein, also schon irgendwie 1921, ist es vollkommen selbstverständlich, dass irgendwelche politischen Redner in der russischen Provinz eben von der führenden Rolle der russischen Kommunisten im Weltmaßstab sprechen. Das ist zunächst einmal nicht selbstverständlich. Also 1918 würde man kaum solche Floskeln finden. Aber 1924 hat sich das eigentlich schon sehr stark verfestigt. Und es gibt ein schönes Zitat eines deutschen Journalisten, Alfons Paquet, also den vielleicht die einen oder anderen kennen aus dem Kontext. Also er hat dann wiederum sehr stark vermittelt in den geheimen Kontakten zwischen deutschen Rechten und deutschen Revanchisten in der Zwischenkriegszeit und dem sowjetischen Militär. Es gab ja diese geheimen Rüstungskooperationen, also sagen am Versailler-Vertrag vorbei. Da war Paquet recht wichtig. Aber jedenfalls, also zunächst einmal ist er Russlandkenner und also jemand, der auch schon 1918 nach Russland gefahren ist. Und er ist 1918 in Russland und schaut sich eine Parade an und hält dann irgendwie in seinem, ich glaube, in einem Zeitungsartikel, den er dann für irgendeine deutsche Zeitung schreibt, hält er fest, angesichts dieser Parade, Zitat, das Gefühl, an der Spitze der Weltrevolution zu marschieren, ist vielen ein vortrefflicher Ersatz für den Chauvinismus früherer Tage. Also gemeint ist sozusagen dieselben Leute, die irgendwie vielleicht vor 2 Jahren für Zar und Vaterland marschiert sind, marschieren jetzt eben genauso für die Weltrevolution. Aber meinen eigentlich immer noch dasselbe sozusagen. Sie marschieren für die Weltrevolution, aber meinen eigentlich das eigene Überlegenheitsgefühl. Eben als Russen und als russische Kommunisten. Ja, und es ist vor allem auch so, dass Parteimitglieder, vor allem eben der neueren Generation, also die, die eben in den Jahren nach der Revolution in die Partei eintreten, und natürlich eben, sie treten nicht ein in die Partei als revolutionäre Bewegung, sondern sie treten ein in eine Partei, die die Staatsmacht innehat. Sie haben keine Lust, eben ewig auf die Weltrevolution zu warten. Vor allem haben sie auch keine Lust, sich solchen Perspektiven hinzugeben, wie Trotzki sie eben in diesem Beitrag gezeichnet hat. Also, dass man sozusagen wieder an die revolutionäre Peripherie rückt, sobald in sozusagen fortschrittlicheren Ländern die Revolution gesiegt hat. Also so gesehen ist Stalins Wende hin zu einem Aufbau des Sozialismus in einem Land, die er ab 25 zunehmend die Oberhand gewinnt im innerparteilichen Diskurs, ist so gesehen auch wirklich, man könnte sagen, ein sehr populistischer Move. Also es geht da nicht nur um irgendwelche theoretischen Debatten, es geht auch darum, dass Stalin eigentlich mit diesem Schwenk hin zu, wir müssen gar nicht auf die Weltrevolution warten, wir müssen den Sozialismus in diesem Land bauen, auch vielen Erwartungen entspricht und also auch wirklich bedeutende Teile der Parteibasis damit gewissermaßen abholen kann. Aber wie kommen wir jetzt zur Völkerfreundschaft? Ich hatte es ja schon angeteasert, ganz am Anfang, es soll auch um die Völkerfreundschaft gehen. Ja, so wirklich so eine Formel, die auch in der DDR und generell auch im Ostblock nach 1945 eine ganz zentrale Rolle spielte. Also wie kommen wir jetzt eigentlich zu dieser seltsamen Formel von der Völkerfreundschaft? Und wenn wir jetzt nochmal einen Sprung zurück machen zu den ersten Jahren nach der Revolution, wenn man sich die populären politischen Schriften, die Broschüren, die Zeitungsartikel dieser frühen Jahre anschaut und untersuchen will, was ist eigentlich gemeint, wenn die Bolschewiki von Internationalismus sprechen, schälen sich eigentlich 3 Bedeutungen heraus. Das erste ist, Internationalismus ist einfach gleichbedeutend mit der Gegnerschaft zum Ersten Weltkrieg, also eben die Gegnerschaft zu einem imperialistischen Krieg. Das ist sozusagen so eine Art Marker in der russischen politischen Landschaft, gerade zwischen Februar und Oktober 1917. Also es gibt ja nicht nur die Bolschewiki, es gibt zum Beispiel die Menschewiki-Internationalisten. Das sind dann diejenigen Menschewiki, die gegen die Fortsetzung des Krieges sind. Internationalismus ist erstmal so ein Antikriegsmarker in diesem Diskurs. Zweitens, Internationalismus eben als marxistisches Verständnis von einem, sozusagen von einem grenzüberschreitenden Klassenkampf und einer Interessensgleichheit der Arbeiter in verschiedenen Ländern. Also das, worüber ich schon am Anfang gesprochen hatte. Und drittens, also sozusagen die dritte Bedeutung dieses Internationalismus-Schlagwortes in der frühsowjetischen Presse und in den Flugblättern und so weiter, ist so eine Art antichauvinistische und antixenophobe Bedeutung. Also sozusagen Internationalist ist nicht nur jemand, der solidarisch ist mit dem Kampf der Arbeiter, was weiß ich, in Deutschland oder in China, sondern auch jemand, der gegen Fremdenhass, gegen Antisemitismus, gegen Xenophobie innerhalb des nach wie vor multinationalen Sowjetrusslands kämpft. Also diese 3 Bedeutungen werden auch immer wieder miteinander verknüpft. Also es gibt dann zum Beispiel so an die Parteibasis gerichtete Artikel oder Flugblätter, die eben besagen, also jemand, der irgendwie, weiß ich nicht, etwas gegen Juden hat oder der, weiß nicht, verächtlich gegenüber seinen tatarischen Genossen auftritt und so weiter, kann kein Internationalist sein. Also man kann nicht die Weltrevolution unterstützen und gleichzeitig irgendwie ein Rassist oder ein Fremdenfeind oder ein Antisemit sein. Also diese Verbindung wird immer wieder gezogen in dieser frühsowjetischen politischen Publizistik. Aber der allgegenwärtige Rassismus und Chauvinismus in der russischen Gesellschaft war natürlich nirgendwohin verschwunden und fand sich auch an der Parteibasis. Also das ist klar und das ist bekannt und das wurde auch damals schon adressiert. Oder beziehungsweise, und das ist auch eine Geschichte, die bereits schon von Trotzki damals thematisiert wurde, dass eben die Fraktion Stalins 1926 antisemitische Stereotype ganz bewusst mobilisiert hat gegen die linke Opposition. Ja, also das heißt, diese Stereotypen waren natürlich da in der russischen Gesellschaft. Sie waren nirgendwohin verschwunden mit der Revolution. Was noch hinzukommt, und das habe ich auch schon irgendwie kurz angeteasert, ist eben diese Wende von 1923. Also wenn wir jetzt wirklich auf diese sozusagen strukturellen Ungleichheiten kommen, die eben letztendlich dann zu diesem Völkerfreundschaftskonzept mit all seinen Ungleichheiten geführt haben. Also das erste ist natürlich diese Vorurteile in der sowjetischen Gesellschaft, die einfach von vornherein da waren. Das zweite ist diese Wende von 1923, also als die sowjetische Partei und die Komintern zusammen mit der KPD eben geplant, eigentlich generalstabsmäßig eine Revolution im Herbst 1923 herbeizuführen in Deutschland. Also die ganzen so geheimdienstlichen, militärischen, politischen etc. Aspekte sind schon sehr gut erforscht worden. Also da gibt es einen ganzen Sammelband von Bernhard Beierlein und Friedrich Viershoff, der deutsche Oktober 23, mit den ganzen russischen Archivdokumenten ins Deutsche übersetzt. Das ist eine sehr interessante Lektüre. Was aber weniger beachtet wurde von der Forschung ist, was für eine massive Rolle dieser erwartete deutsche Oktober in der sowjetischen Öffentlichkeit hatte. Also die gesamte sowjetische Öffentlichkeit war auch mit ganz gezielten Kampagnen eigentlich darauf ausgerichtet, dass es jetzt in Deutschland losgehen wird. Das war gewissermaßen das letzte Aufbäumen und ganz extremes Aufbäumen dieser Idee, okay, die Revolution im Ausland passiert und uns wird endlich geholfen, wir sind endlich nicht mehr alleine. Und das ist etwas, was, also dadurch, dass die Partei 1923 bereits schon so sehr gefestigt war und ein so effektives propagandistischen Apparat hatte, war das auch wirklich eine Kampagne, die massive Durchschlagkraft hatte. Also in vielen Schulen wurden Deutschland-Ecken aufgebaut, irgendwie mit Deutschlandkarten, Fotos von deutschen Revolutionären und so weiter. Pioniere und Komsomolzen gingen freiwillig zu Deutschkursen. Die Jahrestagsfeierlichkeiten der Oktoberrevolution 1923 standen ganz im Zeichen Deutschlands, also ganz im Zeichen davon so, okay, wir haben jetzt seit fünf Jahren unsere Revolution und jetzt passiert es in Deutschland. Und nichts dergleichen kam. Ja, also der deutsche Oktober ist ein Nichtereignis. Es ist nicht, also bis auf diese paar Barrikadenkämpfe in Hamburg, es ist verpufft, es ist nichts passiert. Und die Auswirkung auf die sowjetische Gesellschaft oder zumindest ihre politisierten Teile war massiv. Also es gibt zig Stenogramme von Parteiversammlungen in allen Orten der Sowjetunion, wo dieses Thema adressiert wird, wo dieses Thema auch ganz desillusioniert adressiert wird von Parteimitgliedern. Also es gibt wirklich richtige Diskussionen teilweise. Also in der eigentlich schon sehr gleichgeschalteten Partei gibt es trotzdem massive, sehr erhitzte Diskussionen an der Basis, so was jetzt? Die deutsche Revolution, der deutsche Oktober hat nicht stattgefunden. Und kurzfristig hat es Konsequenzen für das, wie man sich internationale Solidarität und auch diesen weltweiten revolutionären Prozess in Sowjetrussland vorstellt. Vor 1923 war sozusagen der Leitdiskurs in der Hinsicht, also wie ich schon ausgeführt hatte, so, gut, wir sind jetzt erstmal alleine an der weltrevolutionären Front, also wir als sowjetrussische Kommunisten, aber bald kommen sozusagen unsere älteren Brüder aus dem Westen, um uns zu helfen, wenn sie ihre eigene Revolution endlich gemacht haben. Diese Formulierung von den älteren Brüdern, die findet man tatsächlich auch immer wieder in den ersten Jahren nach der Oktoberrevolution. Da sind die älteren Brüder eben nicht die russischen Kommunisten, sondern vor allem die Deutschen. 1923 aber eben mit der gescheiterten deutschen Revolution dreht sich der Diskurs. Ab da heißt es, die Proletarier im Ausland seien noch nicht so weit und müssten sich umso mehr am russischen Beispiel orientieren. Also da gibt es zig Beispiele von Illustrationen, von Karikaturen, von instruktiven Artikeln. Also dieser Diskurs kippt da wirklich komplett. Das ist einfach nur zwei Beispiele. Das ist eine Karikatur von 1918, ja, also eben eigentlich zur deutschen Revolution, das ist vom 12. November 1918. Und wo man da eben diese riesenhafte Figur sieht, auf der Fahne steht Germanski Proletariat, also deutsches Proletariat. Das ist sozusagen der Hauptprotagonist. Und hier ist irgendwie dann die russische Sowjetrepublik, das österreichische Proletariat und das bulgarische Proletariat. Diese Auswahl hat natürlich einfach mit der aktuellen Stimmungslage von 1918 zu tun. Aber hier ist jedenfalls ganz klar, die russische Revolution und die Russen stehen nicht im Zentrum. Das ist ein Bild von 1925, es ist eine Broschüre der Internationalen Roten Hilfe, aber auch also in der russischen Sektion der Internationalen Roten Hilfe. Und hier hat sich die Bildsprache komplett gedreht. Also hier sieht man irgendwie Gefangene aller Nationen, aller Ethnien im großen Gefängnis sitzen und eine riesenhafte rote Hand reicht ihnen ein Päckchen durch die Gitter. Und es steht drauf, Pomisch is SSSR, also Hilfe aus der UdSSR. Ich meine, das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel. Und natürlich ist die Bildersprache auch davon geprägt, dass die Internationale Rote Hilfe eben zum Zweck hatte, Gefangenen zu helfen, aber es ist trotzdem stellvertretend für diesen neuen Diskurs. Also sozusagen, die ausländischen Revolutionäre und die ausländischen Arbeiter werden plötzlich von großen Brüdern zu hilfsbedürftigen kleinen Brüdern eigentlich. Ja? Und wenn dieser Diskurs dann derart kippt, hat das natürlich auch Auswirkungen nach innen. Also dieses imperial-chauvinistische Denken, das schon im Russischen Reich da war und auch nirgendwohin verschwunden war, also sozusagen die Vorreiter, also wenn man schon davon ausgeht, dass die Sowjetunion die Vorreiterrolle gegenüber allen revolutionären Bewegungen und gegenüber dem Proletariat im Ausland hat, dann kann man natürlich auch sehr leicht davon ausgehen, dass die Rolle der Russen innerhalb der Sowjetunion auch eine besondere ist, auch eine Vorreiterrolle. Und das ist natürlich etwas, was eben, wie gesagt, einerseits auf den Vorurteilen und eben diesem Ungleichgewicht im Zarenreich fußt, aber das tritt jetzt halt umso deutlicher hervor, und zwar eben auch im Kontext der Weltrevolution. Also dieses Zitat verdeutlicht das ganz anschaulich. Der Hintergrund ist der, in einer regionalen Parteizeitschrift, also die so an Instrukteure und Partei, so ja, an sagen wir mal, gehobenere Parteimitglieder gerichtet ist, eine Instrukteurszeitschrift, aus Astrachan, also einer Region, die multiethnisch ist, wo es unter anderem auch starke tatarische Bevölkerung gibt. Und da wird die Frage diskutiert, in welcher Sprache sollen eigentlich Parteilehrgänge passieren, auf Russisch oder auf Tatarisch? Und in dem Artikel wird argumentiert, nein, auf Russisch, und zwar mit dieser Begründung. Ja. Die russische Sprache ist reich an Literatur, sie ist zu einer internationalen Sprache der revolutionären Arbeiter geworden. Also was natürlich eine ziemliche Hybris ist, es ist natürlich nicht so, dass plötzlich alle revolutionären Arbeiter auf der ganzen Welt Russisch sprachen, aber es ist interessant, dass das hier behauptet wird. Weiter im Text, die Sprache zu beherrschen bedeutet, in die Sphäre der internationalen Revolution einzutreten. Und wenn man auch den Kurs auf Tatarisch starten könnte, so sollte der Schüler am Ende Russisch beherrschen können. Und das ist natürlich ein ziemlicher Kontrast eben zu diesen Esperanto-Träumen aus dem Text von vorhin. Ja, also hier ist eben die internationale Sprache der Revolution nicht mehr Esperanto, nicht mehr Deutsch, nichts anderes, es ist Russisch. Und sagen die Ethnien innerhalb der Sowjetunion kommen nur an die Weltrevolution mit russischer Vermittlung. Also sie können irgendwie Tataren oder Tschuwaschen oder Tschetschenen oder Kasachen können nicht mehr selbstständig sozusagen international Anschluss finden als Revolutionäre. Als revolutionäre Subjekte. Sie brauchen die Vermittlung der Russen. Und hier eben also ganz konkret der russischen Sprache. Ich meine, man könnte natürlich auch argumentieren, das ist eine rein praktische Überlegung, weil natürlich ist Russisch verbreiteter als Tatarisch. Aber trotzdem, man sieht hier auch ganz klar eigentlich schon durchaus einen Chauvinismus hervortreten. Sozusagen ist es unter allen Sprachen der Sowjetunion, ist es wirklich nur die russische, die international anschlussfähig ist. Ja, und das ist natürlich eine Argumentation, die sehr wirkmächtig geblieben ist bis heute. Also wenn man sich die Einstellung nicht nur des Putin-Regimes, sondern auch der durchschnittlichen Russinnen und Russen zur ukrainischen Sprache anschaut, das ist im Grunde eine sehr ähnliche Denkweise. Also sozusagen das Russische als Paradesprache im slawischen Raum und im postsowjetischen Raum und alles andere sind nur Partikularitäten. Und das ist eigentlich eine Denkart, die man hier in diesem Parteijournal schon 1921 ansatzweise finden kann. 1925 hat ja, wie gesagt, Stalin, man muss dazu sagen, mit intellektueller Schützenhilfe Nikolai Bucharins, den Aufbau des Sozialismus in einem Land proklamiert. Angesichts der beschriebenen Prämissen der Bolschewiki war es zunächst einmal ein Frevel. Ja? Also Trotzki zum Beispiel argumentierte eben 24 nach wie vor, dass sagen, Russland nur durch Zufall an der Speerspitze des weltrevolutionären Prozesses ist. Aber in den Folgejahren gewann Stalin, wie ihr alle wisst, politisch die Oberhand gegen seine parteiinternen Gegner. Und entsprechend wurde seine, wie gesagt, äußerst populistische Position zur Parteilinie. Was dann parallel oder beziehungsweise in den Jahren, in unmittelbaren Jahren danach passierte, also zum einen natürlich die Absägung der parteiinternen Opposition, also eben zunächst der linken Opposition, dann der sogenannten Vereinigten Opposition, also eben 27 war eigentlich die linke Opposition endgültig besiegt in der russischen Partei. Was parallel passierte, war 1927 wurde eine Kampagne lanciert, die zwar bestimmte Auslöser hatte im internationalen Maßstab, aber eigentlich ziemlich künstlich war, und zwar die sogenannte Kriegsgefahrkampagne. Also die Presse 1927 in der Sowjetunion war voll von Behauptungen, die Sowjetunion sei gerade jetzt umzingelt, eingekreist, umgeben von Feinden und stünde da wie wirklich sozusagen die Festung des Proletariats weltweit. Also die unmittelbaren Anlässe dafür waren eben bestimmte diplomatische Verstimmungen mit Großbritannien. Also es gab unter anderem eine Durchsuchung der sowjetischen Handelsvertretung in London. Aber heutige Militärhistoriker sind eigentlich der Meinung, also es gab keine ernsthaften, weder Vorbereitungen für einen Krieg gegen die Sowjetunion zu diesem Zeitpunkt, noch gab es ernsthafte Vorbereitungen innerhalb der sowjetischen Armee, einen solchen Angriff abzuwehren. Das heißt, die ganze Kampagne war eigentlich eine aufgeblasene Kampagne, die nicht zuletzt von den Auseinandersetzungen mit der linken Opposition ablenken sollte. Also so zumindest eine, wie ich finde, sehr plausible These. Sie hatte aber ganz konkret zum Ergebnis, dass dieser gesamte Weltrevolutionsdiskurs 1927 wie mit einem Schlag aus der Presse verschwand. Also es gibt wirklich quantitative Auswertungen der Sowjetpresse. Und also für 27 sieht man, die Weltrevolution oder generell Revolutionen im Ausland spielen da eigentlich im sowjetischen Pressediskurs keine Rolle mehr, sondern es geht nur noch die Verteidigung der Sowjetunion, die eingekreist, umzingelt, eingekesselt sei und so weiter. Und eben dieses Ziel, also sagen die Weltrevolution, die internationale Revolution, ist auch in diesem Zitat ja noch präsent. Ja, die Tataren sollen ja nicht einfach so Russisch lernen, sondern eben damit sie Anschluss an die internationale Revolution finden. Aber mit spätestens 27 fällt dieses sozusagen Endziel der internationalen Revolution eigentlich weg. Und was bleibt, sind dann einfach nur diese ethnischen Hierarchien. So, hier werden sie wenigstens irgendwie ansatzweise begründet, ja, eben mit dem Anschluss an die internationale Revolution. 27 ist davon eigentlich nichts mehr übrig. Ich würde gern in diesem Kontext eine zweite Quelle demonstrieren. Wäre es vielleicht möglich, dass jemand die Blätter kurz verteilt? Und das ist ein Lied, und da sind wir wieder bei der DDR. Es kennen sicherlich viele aus dem DDR-Kontext, nämlich Der heimliche Aufmarsch. Also ein Lied von Erich Weinert, geschrieben 1927, wenn ich jetzt mich nicht täusche, 1930 vertont. Und das ist halt ganz interessant, weil einerseits, und ich meine, Sie können natürlich sagen, okay, was hat das jetzt mit der Sowjetunion zu tun? Aber zum einen ist natürlich die Sowjetunion und die internationale kommunistische Bewegung zu dem Zeitpunkt sehr eng miteinander verquickt. Zum anderen aber ist es so, dass die Sowjetunion im Zentrum dieses Liedes steht. Ist aber auch gleichzeitig, sind da immer noch bestimmte rhetorische Residuen, bestimmte rhetorische Überbleibsel aus eben dieser vorherigen weltrevolutionären Epoche drin. Und das ist halt einfach ganz interessant, wie sie jetzt sozusagen in neue Kleider gekleidet werden, diese Referenzen. Also das ist jetzt irgendwie ein Film aus den 90ern, also die Bilder spielen jetzt irgendwie keine Rolle, es geht wirklich um das Lied. Genau, also ich würde gern die Diskussion dazu ans Ende schieben, also wenn wir irgendwie allgemein hoffentlich dann noch Zeit haben, irgendwie zu diskutieren. Aber vielleicht sozusagen zur Diskussion nochmal vorangeschickt zu diesem Lied. Was ich vorher gar nicht wusste, was ich erst im Zuge der Vorbereitung dieses Workshops herausgefunden habe, war, dass es tatsächlich noch eine DDR-Fassung dieses Liedes gab, die dann quasi in den 50ern umgeschrieben wurde und eben auf die neue kalte Kriegssituation gemünzt wurde. Der neue Refrain ging halt nicht mehr um die sozialistische Weltrepublik, sondern um die sozialistische Volksrepublik. Also dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Volksrepublik. Das ist einfach vielleicht sozusagen schon mal vorausgeschickt für die spätere Diskussion, also sozusagen wie austauschbar plötzlich eben diese Formeln geworden sind. Was noch zuletzt hinzukommt, ist eine Entwicklung, die in den 30er Jahren also sozusagen sich endgültig zementiert, das endgültige Austauschen des Klassendiskurses in einen Völkerdiskurs in den 30er Jahren. Also wenn man sich die sowohl den Diskurs innerhalb der Sowjetunion anschaut, als auch den Diskurs auf Komintern-Ebene. Also international sieht man das spätestens an der Proklamation der sogenannten Volksfrontlinie 1935. Da hat der Kollege Klaassen ja darüber gesprochen heute Morgen. Also sozusagen politisch bedeutete es eben das Zusammengehen mit progressiven Teilen der Bourgeoisie. Also sozusagen also einerseits mit der Sozialdemokratie, andererseits eben aber eben auch mit bürgerlich-liberalen politischen Kräften im Namen der Faschismusabwehr. Also für politisch ein Novum, wenn man es mit dem vorherigen kommunistischen Diskurs vergleicht. Was hier aber wichtig ist, sozusagen ist nicht nur sagen die politischen Implikationen auf internationaler Ebene, sondern was damit passiert, eigentlich so eine endgültige Nationalisierung des Kommunismus. Also dass man den internationalen Kommunismus eigentlich endgültig jetzt in nationalen Einheiten sieht. Also es geht eben nicht mehr irgendwie um eine bestimmte Revolution dort, um einen bestimmten Aufstand dort, um bestimmte Klassenkämpfe dort, sondern jetzt gibt es einfach diese nationalen Einheiten, die gemeinsam mit der Sowjetunion gegen den Faschismus kämpfen sollen, sich gegen den Faschismus positionieren sollen. 35, die Volksfrontlinie. Und natürlich auch dann entsprechend die Volksfrontregierung in Spanien, die Volksfrontregierung in Frankreich. Das hat natürlich ganz konkrete politische Konsequenzen. Und es hat natürlich auch weitreichende Konsequenzen, könnte man durchaus sagen, für den Ostblock nach 1945. Also die Idee der Volksdemokratie, eben auch sozusagen mit Einbezug diverser gesellschaftlicher Kräfte, solange man sie irgendwie unter die Kontrolle der kommunistischen Partei bekommt, das ist etwas, was bereits in der zweiten Hälfte der 30er Jahre in der Kominternführung schon intensiv durchdacht wurde. Also man kann das zum Beispiel an den Tagebüchern des Kominternvorsitzenden Georgi Dimitrov ablesen, also wie intensiv da eigentlich schon über eben das nachgedacht wird, was dann später die sogenannten Volksdemokratien werden sollen. Und aber auch in innersowjetischen Diskurs hatte dieser Schwenk weg von den Klassen hin zu Völkern ganz konkrete Auswirkungen. Also ein sehr prägnantes Beispiel ist, wie in der Sowjetunion über den Spanischen Bürgerkrieg gesprochen wurde. Also der Spanische Bürgerkrieg war, so viel sei vorausgeschickt, in der Sowjetunion ein massives, generationenprägendes Ereignis. Also wenn man sich Memoiren von Leuten durchliest, die in den 30er Jahren in der Sowjetunion irgendwie Schulkinder waren, niemand geht da irgendwie an Spanien vorbei. Es ist wirklich ein Anliegen, gerade für die politisierte Jugend ist Spanien ein ganz massives Anliegen. Also auch Tausende wollen nach Spanien gehen, viele schreiben Briefe an den Komsomol, an die Sowjetführung und so weiter, wollen nach Spanien geschickt werden. Viele fangen an, aus Solidarität Spanisch zu lernen und so weiter. Also man könnte sagen, da ist nochmal so ein massiver Aufschwung internationaler Solidarität in der sowjetischen Gesellschaft. Allerdings, wenn man sich anschaut, wie die Pravda und die Izvestia und all die anderen Zeitungen über Spanien schreiben, es ist eigentlich nie revolutionär geframed. Also es geht nie um die spanische Arbeiterklasse. Es geht nie um die spanische Revolution. Und man kann ja für die Zeit tatsächlich von einer spanischen Revolution sprechen. Aber darum geht es nie. Es geht immer um den heldenhaften Kampf des spanischen Volkes. Also eben gegen Franco, gegen die Invasion, gegen die Faschisten und so weiter. Aber über Spanien wird eigentlich immer in Volkskategorien gesprochen zu diesem Zeitpunkt in der Sowjetpresse und nie in Kategorien, in Klassenkategorien oder in Kategorien der proletarischen Revolution oder in Kategorien des Klassenkampfes. Also das ist wirklich so das erste internationale Ereignis, wo man diesen Schwenk ganz, ganz deutlich ablesen kann. Allerdings gleichzeitig gibt es eben massiv viele unpublizierte Briefe, also wie ich eben erwähnte, also viele, gerade so junge Leute, wollten wirklich nach Spanien gehen, sich den Interbrigaden anschließen und so weiter. Es ist nie dazu gekommen, es ist kein einziger sowjetischer Freiwilliger nach Spanien geschickt worden, sondern die Sowjetbürger, die nach Spanien gingen, das war immer also militärisches Personal, technisches Personal, Übersetzer und so weiter. Sozusagen, es gab keine russische Interbrigade in dem Sinne. Aber sie hätte es geben können, wenn man tatsächlich all die, die nach Spanien gehen wollten, nach Spanien geschickt hätte. Jedenfalls, wenn man sich diese Briefe anschaut, und die sind in Archiven diverser sowjetischer Institutionen überliefert, dort, also die Art, wie diese Leute schreiben, wie sie begründen, warum sie nach Spanien geschickt werden sollen, da geht es ausschließlich immer noch um die Kategorien der 20er Jahre. Also da geht es um die spanische Revolution, da geht es um das spanische Proletariat, da geht es um die Weltrevolution auch immer wieder. Also sozusagen dieses Abschalten des Weltrevolutionsdiskurses von oben, auch wenn es, wie gesagt, auch durchaus Stimmungen von unten gibt, die bewirken, dass man nicht mehr über die Weltrevolution spricht. Aber zumindest in Teilen der Bevölkerung oder in der aktivistischen Bevölkerung hält sich dieser Diskurs auch in der zweiten Hälfte der 30er. Also obwohl die sowjetischen Zeitungen eben vom Spanischen Bürgerkrieg als eine Art Volksbefreiungskrieg schreiben, schreibt der politisch engagierte Teil der Bevölkerung in seinen Briefen immer noch eben vom Spanischen Bürgerkrieg als Klassenkonflikt und als Teil der Weltrevolution. Was aber dann natürlich einige Jahre später hinzukommt, ist natürlich der deutsche Angriff auf die Sowjetunion. Und der bringt eigentlich diesen Weltrevolutionsdiskurs komplett zum Verschwinden. Also da geht es dann plötzlich um die Sowjetunion selbst. Und auch so in den Tagebüchern, in den Memoiren und so weiter und so fort, da geht es dann überhaupt nicht mehr um solche Dinge wie Weltrevolution, sondern der große Vaterländische Krieg und der ganze Mythos, der um ihn dann sich später aufbaut, der überschattet all das. Und ich meine, letztendlich, wenn man sich anguckt, was bleibt mit dem Abrücken von diesen weltrevolutionären Vorstellungen, also wird der Kommunismus, also der Kommunismus in seiner sowjetischen Form, könnte man sagen, entkernt. Er wird gewissermaßen komplett entkernt. Das, was übrig bleibt als Utopie, also wenn man sich irgendwie anguckt, was als kommunistische Utopie wahrgenommen wurde nach 1945 oder was der Gegenstand von Nostalgie nach 1990 ist oder eben in Form von Ostalgie dort, wo wir uns jetzt hier befinden. Es ist ja nie eigentlich irgendwie die Weltrevolution. Es ist in den seltensten Fällen die internationale Solidarität. Also selbst wenn man sie auf diese ganz reduzierte Art und Weise als irgendwie anti-xenophobes Projekt versteht. Sondern es ist eigentlich immer diese Utopie von einem irgendwie wie auch immer guten Leben, die diese Nostalgie speist. Also es ist nie dieser revolutionäre Sturm und Drang, der diese Nostalgie speist. Genau, und der Glaube an die Weltrevolution konnte wiederum eigentlich nur im Nachgang des Ersten Weltkrieges entstehen. Also sozusagen, wo wirklich eigentlich die Welt, wie man sie davor kannte, in Trümmern lag und man zumindest, wenn man von dieser Zeit aus schaut, sich zumindest vorstellen konnte, dass die Welt neu organisiert werden kann. Es gibt also wirklich einige wenige Jahre, wo eigentlich diese Utopie des Kommunismus als im planetarischen Maßstab, wo sie zumindest aus der Perspektive der damals Lebenden ansatzweise sagen, realistisch erschien oder ansatzweise Sinn gemacht hat. Aber hier sind natürlich all diese Vorstellungen oder all diese Chancen sind im Laufe weniger Jahre eigentlich vom Tisch gefegt worden, sowohl vom Lauf der Geschichte als auch von den Bolschewiki selbst. Und danach ist dann Kommunismus eigentlich nur noch als Nationalkommunismus denkbar, dessen einzige Rechtfertigung ein sehr bescheidener Minimalwohlstand auf Kosten großer informeller Ungleichheiten dargeboten wird. Also Stichwort Privilegienwirtschaft und natürlich massiven Unfreiheiten des Einzelnen. Und parallel dazu sehen wir eben also für die ganze Entwicklung bis 1990 einen massiven Russozentrismus, sowohl innerhalb der Sowjetunion als auch innerhalb des Ostblocks. Und man könnte eigentlich auch spätestens ab 1945 von einem neuen russischen Imperialismus sprechen, dessen giftige Früchte wir eigentlich bis heute ernten. Jetzt natürlich erst recht. Ich will damit natürlich nicht sagen, dass die Weltrevolution eine reale Möglichkeit gewesen ist, auch nicht irgendwie in den ersten Jahren nach 1917. Aber mein Punkt war ein bisschen zu zeigen, dass die Utopie des globalen Kommunismus in der frühen Sowjetunion eine ganz andere gewesen ist als eben diese Sowjetunion oder russozentrischen Vorstellungen der späteren Jahre. Genau, und ich freue mich sehr, dass wir jetzt immer noch ein bisschen Zeit haben zu diskutieren und Fragen aufzuwerfen. Vielen Dank. Ich habe eine Frage zum Jahr 1935 und jetzt direkt, nicht direkt zur Sowjetunion, weil da haben Sie ja den Umschwung vom Klassengegensatz zum Völkischen quasi dargestellt. Was mir immer auf der Seele brennt, ich sage, die Erbsünde quasi der Kommunisten, die sieht man doch schon in der roten Fahne in den 20er Jahren, wo draufsteht, Proletarier aller Länder, nicht vereinigt euch, sondern und unterdrückte Völker vereinigt euch. Also ja, ich will es bloß mal sagen. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich einfach aus Zeitgründen nicht adressiert habe, aber der eigentlich einen eigenen Workshop wert wäre, wobei es sicherlich auch andere Historikerinnen und Historiker gibt, die viel mehr Expertinnen und Experten in diesem Punkt sind. Weil bei dem Völkischen, da würde ich wirklich aufpassen. Also ich würde dem Kommunismus da jetzt sozusagen nichts Völkisches in dem Sinne angedeihen lassen wollen. Also es ist eine Kategorienverschiebung, ja, sozusagen von einem Denken von Klassen in ein Denken von Völkern. Ob sich das daraus schon eine völkische, also in unserem sozusagen deutschen Sinne, Ideologie ergibt, das würde ich zumindest für die Zeit sehr bezweifeln. Aber der Punkt mit den unterdrückten Völkern ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger. Das spielte ja eigentlich schon ab 1917 schon eine ganz zentrale Rolle. Ja, also auch in den Auseinandersetzungen innerhalb der Komintern. Es gab ja diese berühmte Debatte zwischen Lenin und Mahabendranath Roy, also eben diesem indischen Kommunisten. Ich glaube, das war, bin mir nicht ganz sicher, 21 oder 22. Wo dann aber interessanterweise die Rollen ein bisschen vertauscht waren. Ja, also Lenin plädierte eben dafür, dass die Kommunisten sozusagen in dem, was man später irgendwie Dritte Welt nennen würde, sozusagen unbedingt mit bürgerlichen Kräften zusammenarbeiten müssten, weil es einfach keine bürgerliche Gesellschaft gibt. Ja, also wo sich natürlich auch ein gewisses marxistisches, aber vielleicht auch russisch-sowjetisches Überlegenheitsdenken manifestiert. Und gegen das hat sich Roy ja in seiner Gegenstellungnahme gewehrt. Also er als jemand, der aus Indien kam, war ganz im Gegenteil der Meinung, dass die Kommunisten in Indien durchaus selbstständig agieren können und dass sie nicht mit bürgerlichen Kräften zusammengehen müssen. Also das war eine Auseinandersetzung, die schon von vornherein in der Komintern geführt wurde. Und in der frühen Sowjetunion war das ein bisschen wie ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits diese Vorstellung, ja, es gibt eben Völker, die sind nicht so entwickelt, die sind noch nicht so weit und deswegen kann man da sozusagen keine Klassengegensätze ausmachen und deswegen muss man sozusagen als ethnische Einheiten wahrnehmen und auch fördern. Ne, das hat natürlich einerseits auch zu Phänomenen geführt, wie eben die Förderung von nationalen Literaturen in der frühen Sowjetunion oder zum Beispiel, dass überhaupt bestimmte Sprachen erst überhaupt verschriftlicht wurden. Also diese ganze Terry Martin, der US-amerikanische Historiker, hat das etwas zugespitzt als Affirmative Action Politik für die frühe Sowjetunion bezeichnet. Ja, sozusagen einerseits, man könnte sagen, das hatte irgendwie durchaus positive Aspekte. Andererseits ist aber natürlich schon von vornherein so ein Ungleichheitsdenken darin angelegt, dass man eben davon ausgeht, ja, irgendwie hier gibt es Klassen und da gibt es nur Völker, da gibt es noch gar keine Klassen. Also das ist wirklich ein Gegensatz, der von vornherein, also der hätte in diesem Workshop und in diesem Vortrag eigentlich auch ganz, ganz zentral sein müssen, diese Frage. Ja? Die habe ich jetzt einfach ausgeklammert. Es gab ja dann am Ende der Sowjetunion nochmal so ein Wiederaufleben dieses Konflikts von internationalistischer Ausrichtung und eben diesen neuen Nationalbewegungen, die sich dann ja paradoxerweise genau aufgrund dieses Gorbatschowschen Wiederaufgreifens, also neoleninistischen Wiederaufgreifens eigentlich, internationalistischer Auffassung des Verhältnisses von Russland zu seinen anderen, zu den anderen Ostblockstaaten kam. Und mich würde jetzt interessieren, ob man zwischen diesem neoleninistischen Diskurs der späten Sowjetunion und dem diese Abkehr von dem weltrevolutionären Gedanken, den wir jetzt quasi ja vollzogen haben, ob es da irgendwie einen Zusammenhang gibt oder ob das wirklich einen Vorgang ist, der unter ganz anderen Vorzeichen stattfindet. Das ist ein sehr guter Punkt. Also ich meine, es würde total den Rahmen sprengen, jetzt über die nationalen Bewegungen am Ende der Sowjetunion zu diskutieren und sie irgendwie da irgendwie verorten zu wollen. Das ist nochmal ein Riesenfass. Aber zum Neoleninismus von Gorbatschow, also ich würde schon sagen, auch wenn sozusagen na, irgendwie bestimmte Theoretiker wieder rehabilitiert wurden und so weiter, es gab plötzlich irgendwie ein Bukharin-Revival und so weiter und so fort. Was sozusagen in diesem Neoleninismus fehlte, war eigentlich dieser ganze Internationalismus, weil der Begriff dermaßen entkernt war eigentlich schon in der Nachkriegszeit, dass es da sozusagen nichts zu restaurieren gab. Also es gab keine dezidierten Anknüpfungspunkte an diesen Internationalismus der Sowjetrusslands der ersten Jahre nach der Revolution. Weißt du, zum einen gab es einfach keine Entsprechungen in der internationalen Konstellation, wo man irgendwie hätte plötzlich von einer Weltrevolution sprechen können. Zum anderen aber, und das ist wirklich sehr, sehr bezeichnend und sehr entlarvend ist vielleicht das falsche Wort. Aber einfach mal als Beispiel, als ich irgendwie das Schlusskapitel meiner Diss schrieb und genau über diese Fragen schreiben wollte, ja okay, wie veränderte sich eigentlich der Diskurs rund um Internationalismus in der sowjetischen Publizistik und Partei, also in der ganzen Parteiagitation und Propaganda der Nachkriegszeit. Ich habe in der Bibliothek eine Broschüre gefunden von einem zentralen sowjetischen Funktionär der 50er Jahre. Und die Broschüre hieß irgendwie sinngemäß sowas wie irgendwie über den Internationalismus in der sowjetischen Roten Armee. Ich habe diese 50-seitige Broschüre wirklich aufmerksam von vorne bis hinten durchgelesen, ich glaube sogar mehrmals, um nachzuvollziehen, wo ist eigentlich dieser Internationalismus. Aber es war keine Rede von Internationalismus in dieser Broschüre. Also irgendwie, es hieß irgendwie an einer Stelle, ja, die Armee sei internationalistisch. Aber was das bedeutete und was genau gemeint war, ging aus dieser Broschüre einfach nicht hervor. Also es ging um irgendwelche vollkommen anderen Dinge. Ich meine, das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, aber es ist stellvertretend dafür eigentlich, wie Internationalismus in der Nachkriegs-Sowjetunion zu so einem Simulacrum wurde, also eigentlich zu einer leeren Hülle. Ja? Also die eigentlich sozusagen auch keine, sozusagen ist es kein Zeichen mehr. Ja? Es ist halt einfach eine vollkommen zufällige Worthülle, in die halt alles Mögliche verpackt werden konnte. Deswegen, also lange Rede, kurzer Sinn, dieses Konzept war dermaßen entkernt schon hin zur späten Sowjetzeit, dass man da eigentlich nichts mehr hätte restaurieren können. Also sagen, okay, wenn Internationalismus, dann vielleicht höchstens in diesem Völkerfreundschaftssinne. Da appellierte Gorbatschow natürlich an diese Bedeutung von Internationalismus. Aber es war halt einfach nur, sagen, diese Völkerfreundschaftsidee, nichts weiter. Danke. Ich habe eine Frage, und zwar zum spanischen Bürgerkrieg eigentlich. Und ich habe das jetzt so verstanden, also genau, dass ja gesagt wurde, diese Aufgabe der Weltrevolution als Diskurs war ja schon auch dem geschuldet, dass es wenig sich getan hat oder zu wenig auf diesem internationalen revolutionären Parkett, sag ich mal. Und jetzt gab es aber ja dann diesen realen Konflikt, und der wurde ja auch lokal dann und auch in anderen Ländern, denke ich, oder ja sogar von diesen sowjetischen Arbeiterinnen oder so auch verstanden als ein Klassenkampf. Und also da hätte man sich ja auch dranhängen können und das quasi wieder reaktivieren können, vielleicht, weil es war ja sogar sichtbar. Und also warum wollte man das dann so gezielt nicht, obwohl es eigentlich in der Wirklichkeit Dinge gab, die dem entgegenkamen? Und was hat das vielleicht mit der auch Innenpolitik in der Sowjetunion zu tun, auch dieses, dass man nicht diesen Aktivismus von unten, sag ich mal, wollte, fand ich auch sehr interessant. Ich glaube, im Großen und Ganzen kann man aber diese Tendenz schon für richtig halten. Also es war nicht im sowjetischen Interesse eigentlich, also sozusagen weder eine soziale Revolution in Spanien noch eine Art Wiederbelebung der Weltrevolution durch die spanische Revolution wäre im sowjetischen außenpolitischen Interesse. Also sozusagen, wie zugespitzt man das jetzt formuliert oder wie nuanciert man das sich anschaut, ist eine andere Sache. Aber ich glaube, in der Tendenz stimmt es schon. Also das erklärt auch viele Aktionen der sowjetischen Militärberater und überhaupt der ganzen sowjetischen Involvierung im Spanischen Bürgerkrieg. Und natürlich auch, und du hast doch vollkommen recht, die innenpolitischen Konsequenzen. Das Problem an internationaler Solidarität, sozusagen als etwas, was in der Gesellschaft passiert, ist natürlich ihre Unkontrollierbarkeit, weil sie ist immer von Faktoren von außen abhängig. Also internationale Solidarität ist zunächst mal abhängig davon, was im Ausland passiert. Und das war auch natürlich ein bisschen die Krux des Ganzen. Ja? Also die Weltrevolution ist dann letztendlich nicht eingetreten. Das heißt, es fiel dann Parteimitgliedern in der Sowjetunion immer schwerer daran zu glauben. Aber andererseits, internationale Solidarität setzt natürlich auch irgendwelche Aktivitäten voraus. Ja, also sozusagen, man denkt sich das ja nicht einfach nur, sondern man macht irgendwas damit. Also sei es irgendwie Briefe schreiben, Reden halten, irgendwelche Solidaritätsaktionen machen. Also das ist etwas, das habe ich jetzt überhaupt nicht adressiert, aber eigentlich die Hälfte meiner Dissertation drehte sich halt genau um diese Dinge, um internationalistische Praktiken in der frühen Sowjetgesellschaft. Also was für Möglichkeit hatten eigentlich Menschen, die sich irgendwie internationalistisch engagieren wollten, sich auch zu engagieren. Und da zeigt sich halt, also dieses Engagement ist immer für die Macht irgendwie schwierig, irgendwie nicht ganz geheuer. Und sozusagen je aktiver es ist, desto ungeheurer wird es. Also deswegen ist es kein Zufall, dass von diesen tausenden Briefen von Sowjetbürgern, die nach Spanien gehen wollten, kein einziger, zumindest also ist nichts dergleichen überliefert aus den Akten oder aus der Historiografie, kein einziger freiwilliger Sowjetbürger wurde nach Spanien geschickt, weil es natürlich vollkommen unkontrollierbar ist. Also gerade natürlich aus der Perspektive dieses autarken Stalinismus, der natürlich auch von einer inneren Paranoia beherrscht ist, sozusagen von alle schädlichen Einflüsse von außen, also im großen Terror kulminiert das ja. Der Gros der Vorwürfe im großen Terror drehen sich ja um internationale Verbindungen, nur eben sozusagen im negativen Sinne, also zu internationalen Geheimdiensten und so weiter. Deswegen, also lange Rede, kurzer Sinn, deswegen war eben dieses internationalistische Engagement im Spanischen Bürgerkrieg auch innenpolitisch problematisch für den Hochstalinismus. Übrigens, interessanterweise wurde auch der Spanische Bürgerkrieg aber auch benutzt von internationalen Kommunisten, die in Moskau feststeckten, um am Vorabend des Terrors aus Moskau rauszukommen. Also das ist wirklich überliefert anhand mehrerer Memoiren, anhand mehrerer zeitgenössischer Dokumente. Also die Sowjetbürger konnten natürlich nicht ausreisen, aber wenn man irgendwie als ausländischer Kommunist mit ausländischem Pass in Moskau sitzt, also ist es mehreren tatsächlich gelungen, sich für die internationalen Brigaden zu melden, noch ausreisen zu können. Und bei manchen weiß man, dass sie hätten verhaftet werden sollen. Also es gibt wirklich 1-2 Belege von ausländischen Kommunisten, die ausgereist sind nach Spanien und einige Wochen später kam dann der NKWD zu ihren Ehefrauen, um die Ehemänner zu verhaften, die aber dann schon weg waren. Also so gesehen diente der Spanische Bürgerkrieg auch als eine Möglichkeit, sich aus dem Hochstalinismus zu befreien, gewissermaßen. Ja, danke auch von mir, auch für die ganzen Quellen. Und ich würde jetzt gerne nochmal auf diesen Film, den wir am Anfang gesehen haben, zurückkommen, wo wir ja so diese sehr antisemitisch gefärbte Bildsprache, antisemitische Bildsprache gesehen haben. Und da dachte ich mir so ein bisschen, ist nicht diese Weltrevolutionsvorstellung halt auch so eine Erlösungserwartung, also wie sie quasi ja im Antisemitismus auch vorkommt. Und du hattest jetzt so von so Hoffnung und Sturm und Drang und so gesprochen, da wollte ich dich gerne nochmal fragen, wie du das auch in deinem restlichen Material so siehst. Also gibt es da diese Erlösungsvorstellung, Erlösungserwartung von der Weltrevolution, auch mit dieser Verortung eben von den Feinden im Außen, die man dann halt bis ins All verfolgen muss. Also das war bei der zweiten Quelle, bei der ersten Quelle, die wir gelesen haben, ja anders, da war es irgendwie konkreter. Und zweiter Teil von der Frage, mit dieser Renationalisierung oder dem Ende von der Popularität von der Weltrevolutionsvorstellung und dann dem beginnenden stalinistischen Terror, ist es nicht auch so, dass sich mit dem Ende von dieser, also wenn du dem zustimmen würdest, von so einer Erlösungsvorstellung im Außen, sich das verschiebt eben nach innen und das quasi dann auch so eine Erlösungsvorstellung mit so einer Paranoia verbunden, quasi wie so ein Beschleuniger auf den stalinistischen Terror war? Ja, also zur zweiten Frage. Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Ich würde spontan sagen, ja, das hat mit, also ist sozusagen, ist es keine alleinige Ursache oder kein also erschöpfender Erklärungsansatz für den großen Terror. Aber es hat mit Sicherheit etwas dazu beigetragen, sozusagen diese Umfokussierung nach innen, dass man Feinde plötzlich nur noch im Inneren des Landes sucht und dann potenziell kann das dann wirklich sozusagen jeder sein. Also diese wirklich systemische Paranoia. Also man müsste das wäre ein interessanter Ansatz, man müsste das mal wirklich gezielt weiterverfolgen, das, also wirklich ganz gezielt aufarbeiten anhand von Zeitungen und so weiter und so fort. Beim ersten Punkt, also ich würde dir zumindest zustimmen, was diese extreme Personifizierung des Feindes angeht. Das ist natürlich etwas, woran die bolschewikische Propaganda schon immer krankt, woran aber auch schon die sozialdemokratische Propaganda eigentlich krankt, seit also in ihrer ganzen Entstehungsgeschichte. Also so gesehen ändert sich da nicht viel. Und es ist ja, also diese Erkenntnis, also die ja, glaube ich, auch schon bei Marx angelegt ist, dass sozusagen nicht die Kapitalisten selbst, sondern die Machtverhältnisse sind, die das Problem sind, die geht eigentlich recht schnell verschütt und die wird auch eher sehr, also viel später eigentlich wieder ausgegraben. Ich würde aber nicht so weit gehen, um diesem Film eine sozusagen gezielt antisemitische Bildsprache andichten. Weil ich glaube, dass zumindest aus der Wahrnehmung der Zeitgenossen und auch aus der Wahrnehmung dessen, die diese Bildsprache produzieren, also ein Bewusstsein dafür, was antisemitische Bildsprache ist, bildet sich ja eigentlich erst später heraus. Sondern es ist natürlich einerseits einfach eine Karikaturensprache, wo man natürlich irgendwie die Feinde mit den Eigenschaften versieht, wo sozusagen der Konsens gewissermaßen darüber besteht, dass sie negativ sind. Also anders ausgedrückt, also natürlich sieht man da irgendwie die eine oder andere lange Nase in der Darstellung der Kapitalisten. Man sieht aber auch irgendwie den einen oder anderen fetten, nackten Hintern. Also wie jetzt bei diesem Bild, wo dieser Kapitalist irgendwie versucht, in den Spiegel hineinzuklettern. Also ich glaube, ganz vieles ist einfach diese verächtlich machende Sprache der politischen Karikatur als Medium. Also natürlich kann man irgendwie im Detail reingehen und gucken, wo sich irgendwie solche personifizierte Schmähkritik sozusagen, wo sie Anknüpfungspunkte an den Antisemitismus findet. Aber ich glaube, da jetzt eine antisemitische Bildsprache direkt sozusagen herauslesen oder hineinlegen zu wollen, wäre dann doch ein bisschen zu sehr ex post gedacht. Also sozusagen von dem, was wir jetzt wissen, projiziert auf Verhältnisse sozusagen, wo das alles nicht so klar ist. Ich hätte mich gefragt, inwieweit diese Veränderung zu einem Denken von so homogenen Völkern nochmal auf vielleicht eine Veränderung hin zu einem anti-imperialistischeren Theorie von so einer Klassen- oder von einer Kapitalismuskritik zu so einer Theorie quasi zusammenhängt. Vielleicht könntest du da nochmal ein bisschen mehr dazu sagen. Ich kenne mich da leider selber nicht so gut aus, aber da muss ich immer wieder dran denken während des Vortrags. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also dass dieser Schwenk weg von Klassen hin zu Völkern spielt natürlich in dieser ganzen sowjetisch geprägten Solidaritätsbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg eine massive Rolle. Also auch wenn man sich dann innersowjetisch die entsprechenden Plakate und so weiter anschaut, ist halt immer irgendwie Solidarität mit dem vietnamesischen Volk, mit dem palästinensischen Volk und so weiter und so fort. Also da geht es nie um irgendwelche Klassen oder irgendwelche Arbeiter. Also diese Völkersolidarität, das wird der Leitdiskurs der internationalen Solidarität. Sagen sowohl innerhalb der Sowjetunion als auch in den sowjetisch geprägten Solidaritätsbewegungen weltweit. Und also mit Sicherheit kann man die Wurzeln dazu in den 20er und 30er Jahren ausmachen. Da direkt anschließen, hast du so ein paar Ideen, was da für Gründe sein könnten, dass genau das so zentral wurde? Weil du hast ja gesagt, dieser Schwenk kam durchaus aus der Enttäuschung, dass die Weltrevolution eben nicht kam. Und wenn man jetzt so ins Heute schaut und Wiedererstarken von autoritären roten Gruppen, da ist ja auch ganz, ganz stark dieser Bezug zum Antiimperialismus, zum Internationalismus und ob es jetzt die Naxaliten oder Palästina ist, dass da auch, ja, schon auch fast wie so eine Erlösung und so ein Ersatz für, weil Weltrevolution ja eben jetzt auch nicht gerade um die Ecke steht. Aber irgendwie leuchtet es mir nicht ein, dass diese Enttäuschung das Einzige ist, warum das jetzt passiert ist. Also sowohl damals als auch jetzt, irgendwie braucht es da für mich noch ein bisschen mehr. Das ist natürlich jetzt ein riesiges Fass, ne? Aber also wenn ich einen Punkt dazu anbringen würde, also ich würde sagen, es ist zum einen natürlich die Enttäuschung über ein revolutionäres Subjekt, das sich eben als nicht revolutionär genug entpuppt, aber im Zusammenhang mit diesem Schwenk hin zu so einem Denken in Völker- oder Ethnieneinheiten, natürlich schwingt auch eine gehörige Portion Paternalismus dabei, also bei all diesen Solidaritätsbewegungen, würde ich sagen, zumindest ich rede jetzt für, sagen, sowohl für die 20er, 30er als auch für die Nachkriegszeit, dass man eben bestimmten Ländern irgendwie sozusagen Klassen zugesteht und anderen wiederum nicht. Oder dass man bestimmten Ländern sozusagen Klassenkonflikte zugesteht und anderen nicht. Und dass man dann eben nur noch eben sowas wie Solidarität mit Volk XY artikulieren kann. Nochmal zurück zum Spanienkrieg. War dieser Schwenk, also sozusagen in den Medien, in den Pravda und so weiter, zum Volk nicht auch eine Chance, oder war das nicht eine Variante, auch die Widersprüche innerhalb der Arbeiterbewegung, also in Spanien waren ja die Anarchisten vorherrschend, ja, die einfach wegzuwischen, also die einfach zu ignorieren und sozusagen auf eine höhere Weihe zu heben und dadurch eben nicht, und dann nur noch eben das im Untergrund sozusagen NKWD-Spezialisten und Militärspezialisten zu schicken. Mhm. Also das war mit Sicherheit ein netter Nebeneffekt für die Propagandisten. Also indem man irgendwie vom spanischen Volk sprach und nicht von der spanischen Arbeiterklasse, musste man nicht mehr thematisieren, also sozusagen wie die spanische Arbeiterklasse politisch aufgestellt war oder welche Parteien dort vorherrschten und welche nicht. Also ich würde nicht sagen, dass es der Hauptgrund dafür gewesen sei, da vor allem von in Volkskategorien zu sprechen und nicht von Klassenkategorien. Aber es war zumindest ein guter Nebeneffekt, um genau diese Widersprüche zu verwischen. Und über die Konflikte in Spanien innerhalb der Arbeiterbewegung wurde ja auch nur sehr, sehr, sehr verzerrt berichtet, ne? Also die POM firmierte dann natürlich als Agent des Faschismus und so weiter. Also die sowjetischen Leser haben also wirklich ein ganz massiv verzerrtes Bild von den innerspanischen Konflikten, also innerhalb der Arbeiterbewegung gehabt natürlich.